Joachim Fernau. Und sie schämeten sich nicht. Ein 2000-Jahr-Bericht. Teil 2. Ein Langenmüller-Hörbuch, gelesen von Johannes Steck. Im 11. Kapitel steht Deutschland mitten in der Hochrenaissance. Das 16. Jahrhundert schäumt über von Lebenslust und Sinnenfreuden. Hans Sachs dichtet seine Fastnachtsspiele, Lukas Cranach malt die Venusbilder und das Volk singt: Nur her, mein liebstes Vögelein, wir wollen nicht die Faulsten sein. Es erhebt sich nun überhaupt die Frage: Wo bleibt denn die Neuzeit? Das frage ich mich heute noch. Damals jedenfalls war sie nicht einmal zu ahnen. Wir dürfen Reformation und Humanismus des 16. Jahrhunderts nicht überschätzen. Immer noch brannten die Scheiterhaufen auch in protestantischen Landen. Luther glaubte an Inkubus und Succubus, Melanchthon hielt die Lehre des Kopernikus für Ketzerei und die lutherische Kurfürstin Anna von Sachsen wünschte in einem Brief an ihre calvinisch verheiratete Tochter dem Enkelkind den Tod, damit es nicht vom Irrglauben befleckt werde. Selbst der große Arzt Paracelsus war noch voller Aberglauben. Und der Humanismus, der Griechenland und das alte Rom als Ideal geistiger Freiheit und weltlich-künstlerischer Lebensform entdeckte, er hat ebenso wenig daran geändert, dass Raubritter Kunz weiter die Planwagen überfiel, um Würste, Stoffe und Gewürze herauszunehmen und die Kisten mit den Dürer-Holzschnitten in die Regnitz zu werfen. Jörg und Xaver trugen weiter den roten Hosenlatz und stopften ihn mit 2 Pfund Werk aus. Und Annal und Jungfer Bertha hoben weiter bei jeder Gelegenheit statt Antwort rücklings ihren Rock hoch und trugen dabei keine Dessous. Inzwischen glänzte zwar Pirkheimer, unterhielt der junge Scheuerl einen geistigen Salon und nörgelte Erasmus von Rotterdam moralliterarisch herum, mühten sich zwar Wissenschaftler und empfanden einige Finanzmagnaten es als aristokratisch, sich klassisch zu veredeln und den Humanismus nachdenklich zu benicken. Auf sie hat er auch tatsächlich Einfluss gehabt. Aber Sache des Volkes oder Herzensangelegenheit aller Gebildeten wurde der Humanismus nicht. So sehr es dem deutschen Wesen entsprach, aus der italienischen Renaissance, diesem knallenden Liebesausbruch für die Antike, etwas Ödes Grundsätzliches zu machen, so sehr entsprach es andererseits auch dem Wesen des deutschen Volkes, weiter gänzlich naiv und stur zu bleiben. Die ätherischen Erasmusse waren für viele Kreise geradezu abschreckend. Temperamente wie Luther leisteten nicht nur aus religiösen Gründen Widerstand gegen diesen Geist, sondern aus gefühlsmäßiger Abneigung. Je dünkelhafter sich die gelehrten Humanisten benahmen, desto größeren Spaß fanden die Mittelstände darin, sich derb, ungeziert und altfränkisch aufzuführen. Griechenland, Antike. Mit der Syphilis im Blut spaziert's sich schlecht in den klassischen Gefilden. Auch die Scheiterhaufen sind keine stilechte Beleuchtung. In den Predigten der Geistlichkeit musste ein drastischer, einleuchtender Ton herrschen, wenn man das Herz des Volkes anrühren wollte. Daher auch die handfeste Sprache Luthers. Erasmus, den der humanistische Nebel seine finstere Herkunft hatte vergessen lassen, hätte einen Satz wie den gesagt: Es entspricht nicht der von Gott gewollten Würde des Menschen, Drohungen und Bedrohungen mutlos nachzugeben. Luther hat das wörtlich einmal so ausgedrückt: Wer vom Dreuen stirbt, den soll man mit 14 zu Grabe läuten. Das alles zeigt, dass die noch recht mittelalterlichen Menschen in Deutschland diesem Geistwechsel absichtlich ein Kontra entgegenbrachten. In sittlich-sexueller Beziehung wirkte dieses Kontra des 16. Jahrhunderts geradezu wie ein Trompetenstoß. Der ungehobelte Radau, den das 16. Jahrhundert um die Liebe machte, war nicht naiv, sondern gewollt. Das ist ein Gedanke, der viel zu wenig beachtet ist. Er erklärt auch, wie ausgerechnet gleichzeitig mit dem Humanismus die burschikosesten Dichtungen, die derbsten Zeichnungen großer Maler, die obszönsten Plastiken entstehen, wie ein so kultivierter Mann wie Professor Bebel sein unanständiges Volksbuch des Humors herausgeben konnte. Von den mit höchster Lust gegen den humanistischen Geist gerichteten Ausfälligkeiten dieser Epoche macht man sich kaum einen Begriff. Und ich ringe schon die ganze Zeit mit mir, ob ich Ihnen nicht wenigstens ein Beispiel anführen darf. Ich meine, ich darf. Denken Sie daran, dass es auch in der Botanik den Begriff Unkraut nicht gibt. Aus Heinrich Bebels Volksbuch des Humors. Das witzige Bauernmädchen. Edelleute ritten am Neckar entlang und kamen an Bauernweibern vorbei, die am Wasser Wäsche hielten. Das Wetter war kalt und die Weiber hatten rote Gliedmaßen. »Wie kommt es denn, dass ihr so rote Beine habt?« fragte der eine der Edelleute. Da antwortete eine witzige Bauerndirn, »weil wir Feuer im Leib haben.« »So«, sprach der Reiter, »nun, dann bitte ich dich, du möchtest mir diese nette kleine Rute anzünden.« Und damit zeigte er sie. Da drehte sich die Wäscherin flugs um, hob den Rock über ihren Hintern hoch und rief, »Gern, lieber Herr, aber erst blast mir mal das Feuer an.« Kaiser Maximilian hat die Geschichte oft weitererzählt. Luther, Melanchthon, Reuchlin, Peutinger haben darüber gelacht und Johann Wolfgang von Goethe hat das Buch fleißig gelesen. Man konnte es im 16. Jahrhundert jeder Dame erzählen, denn das war, so schien es den Damen, das Nette daran, dass der Verfasser nichts hat hierher setzen wollen, so es unschicklich oder ungebührlich vor ehrbaren Fraven oder Jungfraven wäre. Auch unsere Ur-Ur-Urgroßmutter wird es also gekannt haben. Wenn sie über den Domplatz ging, so fielen ihre Blicke notgedrungen auf Plastiken und Reliefs, die uns heute die Sprache verschlagen würden und im 18. Jahrhundert auch fast alle entfernt wurden. Im Straßburger Münster gab es ein Relief, auf dem Schweine im Ornat die Messe lasen, und am Fuß der Kanzeltreppe stand die Plastik eines Mönchs, der sich bei einer liegenden Nonne gar ungeziemender Freiheiten gebrauchet. Dasselbe Thema war am Erfurter Dom in Stein gehauen. In Nördlingen fand sich ein Gemälde aus dem Jahre 1503, das zeigte, wie der Papst mit seinen Kardinälen in der Hölle schmort und eine Frau vom Teufel vergewaltigt wird. Regentraufen und Wasserspeier in Form von Weibern, die im hohen Bogen ihre Notdurft verrichten, gab es zu Hunderten. Der Bürger im Zeitalter von Reformation und Humanismus wünschte, wie das einfache Volk, ein Urviech zu bleiben. Er war ein glühender Verteidiger dessen, aus dem der Humanismus so gerne heraus wollte, aus dem finsteren Mittelalter. Unser Ur-Ur-Urgroßvater war der Meinung, dass das, was wir finster nennen, die Kirche war und nur Dinge betraf, die mit der Kirche zusammenhingen. Nun, die Kirche hatte ausgetobt, so schien es unserem Ur-Ur-Urgroßvater 1520, und er sah keinen Grund, jetzt griechisch zu werden oder sonst ein fremdes Licht anzustecken. Er fand das Volk prächtig, die Sinnlichkeit herrlich, die Derbheit unbezahlbar gesund. Und während der düstere Kaiser Karl V. die deutsche Sprache eine Sprache für Pferdeknechte nannte, fand er sie unübertroffen und las abends unter der Talglampe unserer Ur-Ur-Urgroßmutter, die nun den feinen Modenamen Sibylle trug, Volkslieder vor, die damals entstanden sind. »Ich hört ein Sichlein rauschen, wohl rauschen durch das Korn. Ich hört ein fein Magd klagen, sie hätt ihr Lieb verloren.« Und zur Adventszeit, wenn der Ofen in der Stube glühte und die Äpfel im Bratrohr schmorten, saß Sibyllchen am Butzenfenster, wohlgenährt und wohlbefriedigt, und sang unberechtigt, aber sehnsuchtsvoll ein ganz neues, soeben geborenes Volkslied. »Es ist ein Schnee gefallen, und es ist doch nit Zeit. Man wirft mich mit den Ballen, der Weg ist mir verschneit. Mein Haus hat keinen Giebel, Es ist mir worden alt, zerbrochen sind die Riegel, mein Stüblein ist mir kalt. Ach, lieb, lass dich's erbarmen, dass ich so elend bin, und schließ mich in dein Armen, dann fährt der Winter hin. Darauf drehte sich unsere Ur-Ur-Urgroßmutter um, verscheuchte den Anflug ihrer Wehmut und begab sich, sogleich wieder heiterer Stimmung, in das Schlafzimmer, um sich für den Abendempfang bei Anton Fugger, der in der Stadt zu Besuch weilte, zurechtzumachen. Die Magd kleidete sie aus, und während vor dem runden, konvexen Brügger Spiegel, in dem man das ganze Zimmer sehen konnte, Hülle um Hülle fiel, begleitete das Mädchen jedes Auftauchen neuer rosenroter Schönheiten mit entzücktem Blick und schmeichelnden Reden, wie sie jedermann kannte. Im lächelnden Singsang summte sie, wobei sie damit zugleich das Schönheitsideal des 16. Jahrhunderts bekannte. Meine schöne Frau, davon ich sag, die hat ein stolzes Haupt von Prag, zwei Äuglein flink aus Frankenreich, ein schwellend Mund aus Österreich, von Köln zwei weiße feine Händen und von Brabant zwei schmale Lenden, aus Niederland die Brüstlein, aus Bayern das Büschlein, rund Erschelein aus Schwaben, das tut mein Liebfrav haben. Unserer Ur-Ur-Urgroßmutter gefiel das ausnehmend. Sie lachte und fragte das Mädchen, ob sie wüsste, welche drei harten, drei weichen, drei kurzen, drei langen, drei roten, drei weißen und drei schwarzen Dinge eine hübsche Frau haben müsste. Nein, sie wusste es nicht. Und unsere Ur-Ur-Urgroßmutter zitierte auswendig, denn damals hatte man noch ein wunderbares Gedächtnis, unbeschwert und leicht. Die Harten sind die zwei Brüst und der Ars. Die Weichen sind die zwei Händ und der Bauch. Die Kurzen sind die Nase und die zwei Füß. Die Langen sind die Finger und die zwei Schenkel. Die Roten sind die zwei Wangen und der Mund. Die Weißen sind die zwei Beine und der Nacken. Die Schwarzen sind die zwei Äuglein und das... Hier prustete die Magd heraus, wies mit dem Finger auf den Schoß ihrer Herrin und rief dazwischen, stimmt nit, ihr tragt's ja abgeschabt. Frau Sibylle errötete leicht, schnippte das Mädchen unter die Nase und sagte, dumme Dirren, jetzt eil dich, flink, wir haben nur noch 3 Stunden Zeit. Die Magd sprang auf, denn ihre Frau herauszuputzen, das gefiel ihr wunderbar. Zuerst cremte sie sie mit Fett ein. Während das Schmalz einzog, bleichte sie das Haar noch einmal kurz mit Schwefel, band dann nach der neuesten Mode einen falschen Zopf von blondem Haar kunstvoll auf und verstärkte alles mit Harz. Man trug das Haar nicht mehr offen oder in Flechten, oh Gott, nein! Dann setzte sie Frau Sibylle das herrliche neue Barett auf. Es war aus Seide, mit Goldfäden bestickt und hatte als Zierde 2 spitze kleine Öhrchen, die aufrecht links und rechts hoch standen. In das Nackenhaar kam noch ein kleines Diadem, dann war der Kopf fertig. Immer noch stand Frau Sibylle nackend da. Erst jetzt kamen die Kleider. Zuerst ein faltenreiches Spitzenhemd, dann ein Oberkleid mit so weiten Ärmeln wie an einer Kutte. Alles aus Seide und Samt. Um die Taille ein Gürtel vom Goldschmied, aber kein Dusing, das heißt ohne Schellen. Sie waren bei den oberen 10.000 längst passé. Ein halbes Stündchen, während unser Ur-Ur-Urgroßvater schon vom Ratsamt heimkehrte, wurde noch gerafft und gezupft. Vor allem wurden die Brüstchen noch ein wenig mehr freigemacht und hochgepresst, dass man einen Lichtstock draufsetzen könnte. Unser Ur-Ur-Urgroßvater, ein vernünftiger Mann, der damals schon lieber Bilder als Kleider sammelte, genau wie heute sein Enkel, fand Sibylle zwar wunderschön, die ganze Zeitmode und renaissancische Verschwendungssucht aber doch an der Grenze des Gesunden. Er trat ins Zimmer, küsste Sibylle auf den Busen, drückte sie an sich und schimpfte auf die Weiber. »Aber Mann, lieber, rief unsere Ur-Ur-Urgroßmutter. Wir in Deutschland sind doch wahrlich vernünftig. Propst Elga erzählte mir heute nach der Kirche, in Rom gäb's Frauen, die sich vom Papst die Erlaubnis gekauft haben, in Hosen herumzugehen und Rapiere an der Seite zu tragen. Unser Ur-Ur-Urgroßvater runzelte die Stirn. Ja, ich weiß, es ist leider die Wahrheit, aber nicht bei uns. So weit kommt's nicht. Wir haben heute im Rat besprochen, ob wir es nicht machen sollen wie in Zürich. Nur die unehrlichen Frauen sollen dürfen Putz tragen ohne Grenzen. Das wird helfen. In Zürich will jetzt keine ehrbare Frau mehr verwechselt werden. Und wozu? Sind wir denn arm? Es dreht sich nicht um uns, die Geschlechter und Patrizier. Es dreht sich um das schlechte Beispiel. Schau. Der Bäckermeister Veit Gundlinger hat seiner Tochter eine Hochzeit ausgerichtet mit 60 Tischen und 270 Gästen über 8 Tage. Wo führt das Exempel eines so einfachen Mannes hin? Heute noch kann er es, weil er das Geld hat. Morgen wollen andere das Geld, damit sie es können. Eine Schraube ohne Ende. Nun gut, gut. Wir werden demnächst nackt gehen, erwiderte Sibylchen in ganz moderner Logik. Und überdies bitte ich dich, Andreas, dir ein Taschentuch zu nehmen. Du besitzt doch 3. Verdattert stand unser Ur-Ur-Urgroßvater da. Tatsächlich, er hatte sich wieder vergessen und auf den Boden geschneuzt. Dabei besaß er wirklich und wahrhaftig 3 Taschentücher. Und in der Fensternische stand das neueste Benehmensbuch von Erasmus, in dem es hieß: Aber sich in seine Mütze oder in seinen Ärmel schneuzen, ist bäurisch. Es mag den Zuckerbäckern anstehen, in die Hand zu schneuzen und sie dann, wie zufällig, am Anzug abzuwischen. Aber die Ausscheidungen der Nase mit einem Taschentuch aufzunehmen, indem man sich etwas von der anderen Person abwendet, ist eine hochanständige Sache. Und wenn durch Zufall etwas davon zu Boden fallen sollte, wenn man sich nämlich mit 2 Fingern schneuzt, dann muss man sofort darauf treten. Andreas, nach dieser gesellschaftlichen Niederlage, eilte sich umzuziehen und ein Taschentuch zu sich zu stecken. Wenig später schritt das Paar auf das festlich mit Kerzen erleuchtete Haus zu, in dem der reiche Anton Fugger den Empfang gab. Es lag ein paar 100 Meter vor den Toren der Stadt und war ein sogenanntes Fressgütlein, ein kleiner Gutssitz, den man sich für Feste und Schmausereien hielt. Als unser Ur-Ur-Urgroßvater und Sibylle eintraten, war in der großen, teppichbelegten warmen Halle gerade die Pantomime »Von den 3 nacketen Gettinnen von Troja« im Gange. Eine Welle von Rosenwasserduft, vermischt mit dem Geruch nackter Körper, schlug ihnen entgegen. Zur gleichen Stunde war Frau Sibyllens Marktzofe, ihr Ehrenwadel, mit ihrer Schwester, die bei Stadtkämmerers diente, auf dem Weg zu einem Tanzvergnügen in ihrem Heimatdorf. Als sie in die Dorfschenke eintraten, schlug ihnen auch eine Welle entgegen, aber es war kein Rosenduft. Es war der echte Duft des Landvolkes im 16. Jahrhundert. Die geräumige Stube war voll von Tanzenden, auf der Empore fiedelten und paukten die Musiker, hinter dem Ofen kreischten Liebespaare, auf dem Gang verrichtete ein Mädchen seine Notdurft. Hunde kletterten auf die Tische und stahlen Würste und Käsestücke, Bier rann aus und lief über die Bänke, und das kleine Töchterchen des Schankwirts ging mit einem Körbchen herum und verkaufte Gebildbrote, Brötchen und Küchelchen, die in Form von Falli und Vulve gebacken waren. In bayerischen Wallfahrtsorten konnte man noch im 19. Jahrhundert phallische Votivgegenstände kaufen. Um das Kind herum stampften die Paare, Alte und Junge, alle lachenden Gesichts. Lachen war eine wahre Leidenschaft des 16. Jahrhunderts. Erhitzt vom Bier und erregt von Sinnlichkeit. Manchen Frauen war die Brust aus dem zu kurzen Mieder gesprungen und tanzte mit. Die Bauernburschen schwangen und drehten die Mädchen herunter zu Boden und dann rasch in die Höhe und wieder herunter, dass ihnen die Röcke über den Kopf flogen und sie einen Augenblick nackt dastanden. Das nannte man Verködern. Die älteren Frauen und Mütter versuchten von diesem Glück auch noch einen Zipfel zu erhaschen. Und nur, wenn die eigene Tochter die umworbenste war, dann sagten sie zufrieden: »Schau, Mann, es ist gar Bedrang um meine Tochter am Tanze. Wie hat sie heut guten Markt?« Damals kam auch das Umwerfen in Mode und viele Tänze endeten in einem Knäuel von Männern und Frauen am Boden, dem sogenannten Fleischhaufen. War der Schrecken der Syphilis schon verflogen? Je nun, man kannte sich doch im Dorf. Jeder wusste alles vom anderen, ob er die Masern oder den Keuchhusten gehabt, ob er ein großer Stier war oder nicht, ob er etwas Geld hatte oder arm war. Man wusste, wie sich das unter dem jungen Volk arrangieren würde. Es war nicht wie in der Stadt. Man brauchte keine Sorgen zu haben. Rustici sunt bestiae, hat Luther einmal gesagt. Die Bauern sind wie das liebe Vieh. Ja, das waren sie, trotz Humanismus und Renaissance. Auch in der Stadt gab es noch Inseln, die an vergangene sorglose Zeiten erinnerten, wo der Kreis eng und wohlig vertraut war. Die Spinnstuben. Spinnstube, das klingt wie ein Volkslied. Frau Holle geht in den Rauhnächten durch das Land und schaut in der Dämmerstunde zum Fenster herein. Das war einmal, 100 Jahre früher. Jetzt waren die Spinnstuben an Winterabenden Anziehungspunkte für junge Burschen, die dort wie ehemals in den Bädern ein- und ausgingen. Es wurde wohl noch ein bisschen Wolle gezupft und gesponnen, aber schnell füllte sich immer die Stube mit den Gspusis und Schätzen der jungen Handwerker und Arbeitertöchter. Das dünne Surren der Spinnräder hörte auf. Es wurden derbe Geschichten erzählt, abergläubischer Liebeszauber, Pantoffelwerfen, Wahrsagerei getrieben. Man setzte sich im Kreis zusammen und spielte erregende, erotische Spiele. Wenn das Blut in Wallung war, kam allabendlich der Augenblick, wo man die Lichter ausblusterte. Auf einem Holzschnitt aus der Mitte des 16. Jahrhunderts ist eine solche Spinnstube zu sehen. Das Bild zeigt ein Mädchen, das spinnt, und 13 Mädchen, die Unzucht treiben. Sie küssen und umschlingen die jungen Männer, wälzen sich mit ihnen am Boden. Und wenn mich meine scharfen Augen nicht im Stich lassen, so sehe ich auch eine echte Kohabitation. Ein Stündchen später zog man dann vergnügt nach Hause. Man eilte ins Kämmerlein, wusch sich, behandelte sich auch vorsorglich mit Kräuterchen, denen man vertraute. Rosmarin und Thymian wächst in unserem Garten. Jungfer Ännchen ist die Braut, kann nicht länger warten. Roter Wein und weißer Wein, morgen soll die Hochzeit sein. Die Kräuterbücher sind voll von solchen Sprüchen. Roter Wein und weißer Wein, wir wissen heute nicht mehr, was gemeint ist. Aus Rosmarin, Thymian, Petersilie und Lavendel, die in jedem Hausgarten blühten, setzten sich viele Verhütungsmittel der damaligen Zeit zusammen. Man kann sich vorstellen, dass es ein beständiges Gebade und Gesalbe war. Das gute Ännchen. Wenn es dennoch in andere Umstände kam, und es kam, dann flog es bei unserer Ur-Ur-Urgroßmutter hinaus. Da gab es kein Arbeitsgericht und keine Gewerkschaft. Ännchen tippelte dann mit ihren 7 Sachen zu Papa und Mama zurück aufs Dorf. Dort gebar sie ein neues kleines Ännchen, wickelte es, froh der Last bar zu sein, in einen defekten Dürerstich und machte sich mit ihrem Bündel und dem Papierpaket in die Stadt auf. Sie machte nun einen Gang, den damals jedermann kannte. Ihr Ziel war die Drehlade am Ordenshaus der Schwestern vom Heiligen Geist. In protestantischen Ländern befand sich dieses seltsame Ding an einem städtischen Hause, das die amtliche Bezeichnung der Fundenkindlinhus trug. Auf leisen Sohlen und mit der Miene einer freundlichen Passantin pirschte sich Ännchen bei Einbruch der Dunkelheit an die Klostermauer heran. Dort befand sich in einer Nische die Drehlade. Ännchen hätte nach der Bezeichnung dieses Instruments befragt natürlich nicht Drehlade gesagt, sie nannte es Triller. Es war ein Kasten, der sich auf einer Drehscheibe durch die Maueröffnung in den Klostergarten drehen ließ. Ännchen nahm nun das Papierpaket mit seinem wimmernden Inhalt und legte es in den Kasten. Dann gab sie der Drehscheibe einen Stoß und mit einem leisen Glockenzeichen kreiste der Kasten in das Innere des Klosters. Es war die erste Karussellfahrt Kleinännchens und tausende anderer Kinder. Und während beim Ertönen des Klingelings eine Nonne eilends aus dem Haus kam, schritt die Magd fürbaß auf Frau Sibyllens Haus zu um die Arbeit wieder aufzunehmen, die sie so sehr liebte, weil Frau Sibylle eine gar so feine Frau war, der Gott nur geben wollte, dass sie nicht auf dem Scheiterhaufen endete, was immer noch. Das wollen wir in allen Zeiten von Drehladen und Sozialversicherungen nicht vergessen, was immer noch passieren konnte. Die Drehlade war damals schon eine 400 Jahre alte italienische Erfindung. Aber erst im 15. und 16. Jahrhundert verbreitete sie sich in Deutschland. Sie sollte den unehelichen Müttern, vor allem denen, die allein standen und arbeiten mussten, die Möglichkeit geben, unerkannt ihr Kind in die Obhut des mildtätigen Ordens auszusetzen. Die Drehlade war es wahrscheinlich, die die Kindermorde und viel Unglück verhütete, denn es ist geradezu phänomenal, dass in einer Stadt wie Nürnberg im fruchtbaren 15. Jahrhundert nicht ein einziger Kindsmord vorkam und im noch fruchtbareren 16. Jahrhundert auch nur 6 in 100 Jahren. Man hat heute den Eindruck, als sei die Anonymität dabei ein ganz besonders zarter Zug der Zeit gewesen. Wir verschwenden da aber unsere Hochachtung. Ännchen hätte sich damals genauso unbefangen daran gewöhnt, ihre Kinder persönlich und namentlich zu übergeben. Der Grund war ein anderer. Man wollte in sehr kluger, unauffälliger Weise jedes Band zwischen Mutter und Kind zerschneiden. Nur das Kloster sollte von nun an noch für das Kind existieren. Und damit sind wir bei der Frage, wie die Mönche und Nonnen die vielen kleinen Würmer bewältigten. Es muss doch Zeiten gegeben haben, wo das Ordenshaus einer riesigen Wochenstube glich, denn von den städtischen Fundenkindlinhäusern in Hamburg und Ulm wissen wir, dass in einem Jahr bis zu 200 Kinder abgegeben wurden. Bei den Klöstern muss es doch ähnlich gewesen sein. Also, wie ging das mit 200 Säuglingen im Kloster vor sich? Ich muss Ihnen gestehen, ich weiß es nicht. Ich habe mich bemüht, Quellen darüber zu finden, aber vergeblich. Es muss ein kolossales Gewiege und Geschaukele, ein Stillen, Einwickeln und Auswickeln gewesen sein, ungerechnet der Vorstellung, die 200 Kinder könnten einmal geschlossen von Dysenterie befallen worden sein. Bei dem Worte Stillen scheine ich mich übrigens eines Missgriffs, einer misszuverstehenden Ungenauigkeit schuldig gemacht zu haben. Ich scheine. Jedoch ist hier gar nichts misszuverstehen. Wenn ich Stillen sage, meine ich Stillen. Es gab genug Nonnen, die das Amt der Amme zu übernehmen imstande waren. In den Klöstern entbanden damals immer irgendwann irgendwo irgendwelche Klosterfrauen und waren daher bei ihrer gesunden Lebensweise und ihrer meist kräftigen Körperkonstitution sehr wohl imstande, ihrem Liebesdienst dadurch sozusagen die Krone aufzusetzen. Das wird sie doch nicht überraschen. Nun denn, dann können wir das Kapitel ja beschließen. Das 12. Kapitel berichtet von schlimmen Zeiten. Soziale Aufstände und Revolutionen kündigen den Umbruch zur Neuzeit an. Der 30-jährige Krieg hinterlässt Deutschland verbrannt und entvölkert. Aus ist es mit der Kraftmeierei. Nach diesem Überangebot an rauen Sitten wollen die Menschen nichts als Ruhe, Frieden und Gartenzwerge. Wir hätten im alten Kapitel bleiben sollen und unsere Ur-Ur-Urgroßeltern im 16. Jahrhundert. Aber nein, sie mussten ja ins Nächste. Es gab viele, denen Böses schwante, denn die Reformation Luthers war missverstanden worden und hatte schon Unruhen und Kriege ausgelöst. Den Bauernkrieg, die Bilderstürmer, die Wiedertäufer, die Münsterische Revolution und die sächsischen Kommunistenaufstände. Es gärte plötzlich. Es war die Zeit, als Luther zu Lukas Cranach einmal sagte: »Ich habe 5 Kinder, die mir herzlich lieb sind. Doch wenn ich an die bösen Läufte der zukünftigen Zeit denke, darein sie auch übel geraten möchten, wenn ich in dem Gedanken stehe, so wollte ich, dass sie alle gestorben wären.« Seine Ahnung war richtig. Das neue Jahrhundert kam und zugleich mit ihm der schrecklichste der Schrecken, der 30-jährige Krieg. Es waren mörderische Jahre, und dass das deutsche Volk nicht ausstarb, lag daran, dass die Nacht mehr vorgesorgt hatte, als der Tag an Leben jetzt vernichten konnte. Ein dreimal hoch hier auf das Animalische. Um als deutsches Volk über die Inquisition, die Bauernaufstände und den Dreißigjährigen Krieg zu kommen, bedurfte es wahrscheinlich der vorangegangenen langen Periode der Sinnlichkeit. Natürlich wäre es unsinnig zu sagen, die Natur hat in diesem Falle ahnungsvoll vorausgesehen. Unsere verschrobene menschliche Natur, die zu stumpfsinnig ist, einen strengen Winter oder auch nur den Geldbriefträger vorauszusehen, ist nachweisbar gänzlich außerstande, selbst die allernächsten Hintertreppendramen unserer Politiker zu ahnen. Nein, wir waren nur zufällig in einer glücklichen Lage. Wäre das mörderische 17. Jahrhundert unmittelbar auf die Minnezeit gefolgt, so hätte das Volk es nicht überstanden. Nun aber lagen 300 Jahre gröbster Sinnlichkeit dazwischen, in denen man mit Bienenfleiß ein gewaltiges Menschenreservoir geschaffen hatte. Denn die Menschen des Spätmittelalters haben nicht nur mit dem höchsten Vergnügen geliebt, sie haben auch mit dem allergrößten Vergnügen Kinder empfangen, geboren und gehabt. Ein Sprichwort sagte damals: Was die Frauen sich wünschen, ist dreierlei. Viele Kleider haben, viele Liebhaber haben, viele Kinder haben. Ihre Sexualität war eine rustikale und keine Demi-Monde. Der Mensch des Spätmittelalters liebte Kinder. Er liebte sie nicht wie die meisten Eltern heute als entzückende, reizende Wiederbegegnung mit der eigenen entzückenden, reizenden Person, sondern er liebte sie als Sinnbild des Weitergehens des Lebens, der Lebendigkeit, des Trubels, des Radaus und speziell noch als Vermehrung seines sichtbaren Besitzes. Luther sagt sehr richtig und für alle Menschen jener Zeit einleuchtend in seinem Katechismus: Ich glaube, dass Gott mich geschaffen hat und noch erhält. Dazu Kleider und Schuh, Essen und Trinken, Haus und Hof, Weib und Kind, Acker, Vieh und alle Güter. Die Frauen hatten sogar ein verbrieftes Recht auf Empfängnis. Und mit der Kohabitation allein hat der Ehemann noch keineswegs seine Pflicht erfüllt. Martin Luther sagt sogar, und wenn er etwas schrieb, so war das damals für die Protestanten so gut wie ein Gesetz, in seiner Schrift vom ehelichen Leben: Wenn ein tüchtig Weib zur Ehe einen untüchtig Mann überkäme und wollte auch nicht gern wieder Ehre tun, soll sie zu ihrem Mann also sagen: Siehe, lieber Mann, du kannst mein nicht schuldig werden und hast mich und meinen Leib betrogen und ist vor Gott keine Ehe zwischen uns. Vergönne mir, dass ich mit deinem Bruder oder nächsten Freund eine heimliche Ehe habe und du den Namen habst, auf dass dein Gut nicht an fremde Erben komme. Besonders in Bauernkreisen scheint es häufig vorgekommen zu sein, dass den Ehefrauen ganz offiziell geholfen wurde. Der Mann rief seinen Freund oder Nachbarn, und wenn das nichts nützte oder verweigert wurde, so schickte er seine liebe Bäuerin, schön gekleidet, mit Wurstbroten versorgt und einem Geldbeutelchen um die Taille, auf das nächste Kirchweihfest oder den Jahrmarkt. Und, so fährt eine Chronik des Bochumer Landrechts fort, so dies nichts nütze, so helfe ihr 1000 Düfel. Noch heute lässt man seine Frau gern getrennt und ohne Beichte auf den Fasching gehen, um zum St. Martinsfest mit kavaliersmäßiger Gedächtnisschwäche einen Stammhalter zu begrüßen. Das Spätmittelalter war im Verleihen von Haus und Hof, Weib, Acker, Vieh und allen Gütern nicht prüde, wenn es schöne Zinsen brachte. Aber Aufhebung allen Eigentums, Vielweiberei, Promiskuität, wie es das kurze Experiment der Wiedertäufer in Münster wollte, nein, das nicht. Das ging total gegen den Besitzinstinkt der Deutschen. Das Experiment von Münster hat auf die Moralentwicklung keinen Einfluss gehabt. Es ging vorüber, ohne die verblüfften Zeitgenossen zu gleichen Wünschen anzuregen. Es war eine örtliche, kurze Ausschweifung gewesen, ein Wirbel in der breiten Zeitströmung, kein sittliches, nur ein politisches Sturmzeichen. Nach dieser Abschweifung und in gefälligem Anschluss an das Wort Sturmzeichen kehren wir zum Dreißigjährigen Krieg zurück, der die Zustände von Münster weit in den Schatten stellen sollte. Am 23. Mai 1618 brach er aus. Er dauerte, wie schon sein Name so richtig sagt, 30 Jahre. 30 Jahre lang war nun Deutschland der Tummelplatz einer bezahlten, wüsten Soldateska. Krieg, Brand, Mord, Vergewaltigung und Raub zogen kreuz und quer wie die apokalyptischen Reiter durch das Land. Der Landsknecht war der Herr des Landes. Er kam aus Deutschland, aus Schweden, Dänemark, England, Holland, Frankreich, Spanien. Er kam von überall her. Er war in seiner Heimat der Abschaum gewesen. Hier tobte er sich aus. Die Hauptleute und Obristen, zum Teil aus guten Familien, waren völlig machtlos. Der Typ des Ritters existierte nicht mehr. Das neue Schießpulver verstanden andere Typen besser zu handhaben. Da die Heere Berufsheere waren, muss man sich vergegenwärtigen, dass fast die ganze Bevölkerung zu Hause war. Sie ging unter Angst und Bangen ihren Geschäften nach, jeden Abend ungewiss, ob nicht am nächsten Morgen die Landsknechtshaufen vor den Mauern der Stadt liegen würden. In den Chroniken wird alles übertönt von dem Schrecken über die Landsknechtsherrschaft. Und es fehlen unter diesen Umständen natürlich alle Nachrichten und Dokumente, die darüber Auskunft geben könnten, ob die Menschen in den Städten und Dörfern zu dieser Zeit noch von jener nie ermüdenden rustikalen Liebeslust erfüllt waren, die sie 300 Jahre lang beherrscht hatte. Die Straßen waren nun reingefegt von Dirnen. Sie zogen zu Zehntausenden im Gefolge der Heere mit. Sie unterstanden einem Hurenweibel, einem Unteroffizier, der eine offizielle Planstelle innehatte. Man hatte einmal gehofft, die Landsknechte damit zu befriedigen und von der Bevölkerung abzuhalten. Damals schon kalkulierte man ca. 2000 Dirnen auf ein Regiment von 3000 Mann. Es nützte aber gar nichts. Der ganze Tross, der später mit einer Schar von Lagerkindern, Bettlern, Zwergen, Gauklern und homosexuellen Burben auf das Vierfache anwuchs, konnte nicht reizen angesichts einer Stadt, die erobert wurde, und eines Klosters, aus dessen brennenden Hallen die Nonnen flüchteten. Denn es ging ja nicht an, dass man den Lagerdirnen das antat, was man in Magdeburg oder Ulm oder Zwickau ohne weiteres tun konnte. Knaben die Glieder abreißen, Mädchen kompanieweise zu Tode notzüchten, Ehefrauen auf den Rücken ihrer Männer binden und so vergewaltigen, die Männer dann totschlagen, Schwangeren den Bauch aufschlitzen, alten Frauen die Brüste abreißen, Greise mit Jauche vollpumpen, Nonnen rittlings auf Spieße setzen. Das gab es eben nur in den Städten. Dafür mussten Kaiser, Papst und Generale schon Verständnis haben. Sie hatten. Hinter den Heerhaufen zogen Seuchen und Wölfe her. Beide fanden nur noch wenig Betätigungsmöglichkeiten. Die Bevölkerung war in manchen Gegenden ausgestorben. Die Annalen von Kevenhiller berichten, dass es in Sachsen sogar zu Kannibalismus gekommen sei. Die Überlebenden besaßen nicht mehr einen Grashalm und aßen Menschenfleisch. Es erübrigt sich wohl zu fragen, ob diese Überlebenden noch von Lustgefühlen geplagt waren. 1648 ging der Dreißigjährige Krieg ein, wie Epidemien eingehen. Der Friede von Münster und Osnabrück, den in Wahrheit Frankreich diktierte, erreichte die absolute Vorherrschaft Frankreichs, zerstückelte Deutschland in 2 Dutzend Staaten und zeigte damit den wahren Sinn des Krieges. Er hinterließ das einst blühende Land in Schutt und Asche. Die Jugend war verwildert, Kunst und Wissenschaften, Kultur und Intellekt galten zunächst nichts mehr. Die Universitäten waren mit wenigen Ausnahmen ein Witz geworden. Die Studenten waren Taugenichtse, Raufbolde, Bohemians, die kein Ziel und keine Absicht hatten. Ein Fuder Heu war mehr wert als ein Zentner Kaviar. Ein Tischler war wichtiger als alle Humanisten zusammen. Ein Akademiker, Doktor und Magister erhielt, wie uns das Haushaltungsbuch eines kursächsischen Lehns- und Gerichtsherrn überliefert, 9 Taler Gehalt. Der Hausdiener 10, die Köchin 11, der Kutscher 22. Wie anheimelnd, wie vertraut. Wonach man sich sehnte, war Ruhe, Ordnung, Essen, Trinken und ein Dach über dem Kopf. Der Kopf durfte hohl sein. Es war auch nicht notwendig für das Nachkriegsglück, dass er gewaschen war. Der Krieg hatte Deutschland in hygienischer Beziehung um 300 Jahre zurückgeworfen. Es sollte gut 100 Jahre dauern, bis in Körperpflege, Sauberkeit, Luft- und Wasserbedürfnis die Kultur des Spätmittelalters wieder erreicht war. Wir waren schmutzig geworden. In Paris, das nun in Europa den Ton angab, sah es übrigens nicht viel anders aus. Im Jahre 1666 wurde in Paris zum ersten Male eine öffentliche Straßenreinigung durchgeführt. Nachtgeschirre wurden mit dem traditionellen Warnruf »Gardelo!« aus dem Fenster entleert. Im Schloss Louvre kehrten Diener allabendlich die menschlichen Exkremente hinter den Türen, auf den Balkonen und von den Treppen weg. In dieser glanzvollen Metropole Ludwigs des 14. sollten, wie wir gleich sehen werden, die Sonne des Dieudonné und die Morgenröte einer neuen, nicht minder komischen Epoche aufgehen. In Deutschland, das bei Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges etwa 20 Millionen Menschen hatte, waren nun noch 8 Millionen am Leben. Berlin, eine Stadt von einstmals 20.000 Einwohnern, besaß jetzt noch 6.000. Die Pfalz zählte 1618 rund 1 Million Menschen und am Ende des Krieges noch 50.000. Augsburg schien wie ausgestorben. Es hatte 60.000 Bürger verloren. Erschütternde Zahlen. Sie wiederholen sich nur noch einmal in der Geschichte Deutschlands. Der Eindruck der Leere und Öde musste 1648 viel schlimmer gewesen sein, als wir uns vorstellen können. Denn man griff in manchen Orten zu Maßnahmen, die ungeheuerlich waren und auch auf uns heute noch ungeheuerlich wirken. Der Fränkische Kreistag erließ am 14. Februar 1650 in Nürnberg ein Gesetz, das einmalig in unserer Geschichte ist. Es lautet: Auf reifliche Beratschlagung seind folgende drei Mittel vor das beiträglichste gegen des Reichs Notdurft erachtet. Erstens, sollen hinfüro innerhalb der nächsten 10 Jahren Mannspersonen, so noch unter 60 Jahren sein, in die Klöster aufzunehmen, verbotten. Zweitens, denjenigen Priestern, Pfarrern, so nicht Ordensleut oder auf den Stiften, geboten, ehelich zu verheiraten. Drittens, jede Mannsperson 2 Weiber zu heiraten erlaubt sein. Dabei jede Mannsperson ernstlich erinnert sei, auch auf den Kanzeln öfters ermahnt werden sollen, sich dergestalten hierinnen zu verhalten, dass er sich gebührender Versorg befleiße, damit er als ein ehrlicher Mann, der ihm 2 Weiber zu nehmen getraut, beide Ehefrauen nicht allein notwendig versorge, sondern auch allen Unwillen verhütte. Das Gesetz trat tatsächlich in Kraft. Es war ernst gemeint. Man fürchtete für den Fortbestand des Volkes. Jenes Volkes, das in diesem Punkte so fröhlich und so fleißig gewesen war. Aus diesem Gesetz leuchtet die blanke Angst. Nun, aus Erfahrung hätten wir Ihnen sagen können: Ruhig Blut, wir kennen das. Bald sind die Straßen wieder eingesäumt von Mercedes 300, glauben Sie uns. Denn wenn man einen Deutschen mit einer alten Konservenbüchse in den Urwald jagt, kommt er auf der anderen Seite mit einer Lokomotive wieder herausgefahren. So geschah es auch um die Wende des Jahres 1700. Allerdings, der Zeitgeist, der Lebensstil, die Moral knüpften nicht mehr dort an, wo der Faden abgerissen war. Die spätmittelalterliche Epoche war vorbei. Wenn wir uns nun überlegen, was bei dem ewigen und unerforschlichen Wechsel von Auf und Nieder, von Wellenberg und Wellental jetzt wohl kommen könnte, so liegt nur eine Antwort nahe. Ur-Ur-Großmutter und Ur-Ur-Großvater sind eigentlich wieder einmal reif für eine Minnezeit. Und siehe, da ist sie schon. Im 13. Kapitel verabschiedet sich das Mittelalter endgültig. Und die Neuzeit tritt zur Tür herein. Ja, ist's denn möglich? Bonjour, Madame, bonjour, Monsieur, wir kennen uns doch. Waren Sie nicht schon einmal vor 500 Jahren da? Und das nennt sich Neuzeit? Mit dem Glockenschlag 1715 setzte das Rokoko ein, wie jedermann im Meyerschen Lexikon unter R nachlesen kann. Ludwig XIV., der ohne Kosten und Kriege zu scheuen alles in die Wege geleitet hatte, war tot. Ludwig XV., 5 Jahre alt, der neue König von Frankreich und Herr des demolierten Deutschland, unser neuer Dior, Knigge und Van de Velde. Als das kleine Männchen an jenem 1. September 1715 an der Hand seines strammen Großonkels auf dem Balkon von Versailles vor das Volk trat, hinter ihm Tanten, Nichten, Vettern und Minister, unter ihm die winkende und jubelnde Menge von Finanzbeamten, Zuckerbäckern, Schustern, Coiffeurs, Journalisten und Mamsells, da erinnerte die Szene in nichts mehr an das letzte Bild, das noch vor unseren Augen steht. Verschwunden waren die Hosenlätze, die Pluderhosen, die Schnabelschuhe, die Stulpenstiefel, die Pelzkragen, die weiten Mäntel, die Kappen und Hauben, die Faltenkragen, die Zopfnetze, das wallende Haar, die Hornbrillen, die Ledergurte, die Wirtschaftstasche. Die da oben auf dem Balkon rochen nicht mehr nach Haut und Seife, nach Dampfbad und rohem Holz. Sie rochen auch, aber anders. Sie standen nicht mehr breitbeinig und fest da und hatten nicht mehr die Hände in den Manteltaschen. Sie hatten keine luftgebräunten, großporigen Gesichter. Niemand trug einen Bart. Der kleine Louis sah in seinem irisierend seidenen Kavalierskostüm aus wie ein Porzellan-Lilliputaner. Die Herren hinter ihm, alle in schimmernden Seidenhöschen, Seidenstrümpfen, Lackschuhen mit zierlichen Pixe-Pixe-Degen an der Seite, trippelten von einem Fuß auf den anderen, als drückten die Schuhe. Es war aber bloß Seelenhaltung. Auf ihrem spiegelglatt rasierten Gesicht lagen Puder und Rouge. Sie trugen weiße Perücken mit Damastschleifen im Nacken, und wenn sie kurzsichtig waren, hoben sie ein gülden Binokel am Stiel auf die Nase, aus deren 2 Löchern die schnupftabakverrußten Härchen heraushingen wie schwarze Brummerbeine. Hinter den hohen Herren standen die hohen Damen, und zwar standen sie auf Atlasschuhen, die nur mit der äußersten Spitze und dem hohen Stelzchen den Boden berührten. Darüber wölbte sich mit gewaltigem Durchmesser ein Kremolinenrock, den man sinnigerweise Kaschbastar nannte. Auf knarrendem Drahtgestell, über und über mit Fältchen, Spitzchen, Röschen und Schleifchen geschmückt. Ein Engpass von unglaublicher Dünne führte zum oberen Stockwerk der Damen. Es gab Taillen zu sehen, die mit 2 Händen umspannt werden konnten und auch wurden. Diese Taillen verdankten die Damen einem Panzer, der jedoch nicht wie früher bei den Rittern zum Schutz gedacht war, denn er saß dazu an ganz ungewöhnlicher Stelle. Nein, das Fischbeinkorsett war endlich erfunden. Nach oben verbreitete es sich unwesentlich, um plötzlich und überraschend früh zu enden. Dort blickten daher 2 oft entzückende Halbbrüstchen heraus, rund, weiß, pudrig. Ja, wer genauer hinschaute, ahnte auch noch den rosa Ansatz. Kostbar besetzte Ärmel reichten bis zum Ellenbogen, während ihnen die Unterarme herauf lange, dünne Handschuhe entgegenkamen. Den Kopf krönte ein mit Edelsteinen, Federn, Schleifchen verzierter weißer Haarberg, der eine Generation später ins Gigantische wuchs und nicht unähnlich wurde einem harten Termitenhaufen, auch bezüglich des regen Lebens, das unsichtbar darin herrschte. Und über allen, Damen wie Herren, lag eine dichte Wolke von Parfum, bei dessen Geruch wir uns heute sagen würden, Soir de Paris, ganz klar. Aber was ist das, was da noch mitriecht? Irgendetwas ist da mit Mühe und Not überdeckt. Ja, welch ein Wandel des Bildes. Genauso standen 1 oder 2 Tage später, die Post ging langsam, auch die hohen Herrschaften in Potsdam, in Köln, in Dresden, in Würzburg, in Stuttgart, in München, zu Ehren des fernen, im Augenblick allerdings noch ganz kleinen Gottes, dessen Brot die Deutschen neuerdings aßen und dessen Lied sie infolgedessen sangen. Sie glichen den Parisern wie ein faules Ei dem anderen. Es gab jetzt 2 Dutzend kleine Versailles in Deutschland, zwei Dutzend kleine Balkons, auf denen, wenn auch tief im Hintergrund, anitzt unser Ur-Urgroßvater und unsere Ur-Urgroßmutter standen. Pardon statt Hoppla sagten und von einem Fuß auf den anderen trippelten, als müssten sie mal. Das Erste, was einem angesichts dessen in den Sinn kommt, ist zweifellos die Feststellung, das ist die Erscheinung untüchtiger Menschen. Ein dergestalt herausstaffiertes Geschöpf konnte unmöglich arbeiten. Diese Absicht hatte man damals auch nicht. Und genau das wollte man zum Ausdruck bringen. So wird die Kleidung nicht nur als unerklärliche Laune, sondern als Demonstration der gehobenen Stände verständlich. Schon infolge der Kleidung ging ein scharfer Trennungsstrich durch das Volk. Ein Schnitt in Geisteshaltung, Lebensstil, Zeitauffassung, Ethik und Moral. Das Rokoko ist eine höfische Epoche. Schon einmal in der Geschichte gab es eine höfische Epoche mit Kavalieren, Galanterie, Verniedlichung des Lebens, Koketterie der Frauen und Exaltiertheit der Herren. Und genau wie im Rokoko ging auch bei ihr der scharfe Trennungsstrich durch das Volk. In der Minnezeit. Wer sie kennt, kennt das Rokoko. Wieder war nun Frankreich das Geburtsland, wieder kam der Umbruch plötzlich und wieder wanderte dieser neue Zeitgeist von Westen nach Osten. Dem Rokoko hingen, genau wie der Minne, anfangs noch die Eierschalen der gröberen, aber vernünftigeren alten Epoche an. Liselotte von der Pfalz, diese pausbäckige Prinzessin mit dem kerngesunden Menschenverstand, konnte noch in einem Brief nach Hause schreiben: »Ich kann nicht leiden, dass man mich an den Hintern rührt. Ich hätte dem Herrn Dauphin schier eine Maulschelle gegeben, denn er hatte die schlimme Gewohnheit aus Possen, wenn man sich setzte, einem die Faust mit ausgestrecktem Daumen unter den Hintern zu stellen.« Das war noch ein Rest des vergangenen Jahrhunderts. 20 Jahre später war er verschwunden. Die Entwicklung ging pfeilgerade auf Ulrich von Lichtenstein zu, jene Figur, die sich ganz folgerichtig im Rokoko wiederholte, nämlich in Casanova. In Casanova, der sich für die Damen unter den Bleidächern einkerkern lässt, der sich quer durch Europa duelliert und zum Schluss auch seine Memoiren schreibt. Deutschland muss damals eine neue Art von Freude erfasst haben, das Entzücken. Fuggersche Feste waren rauschend gewesen. Maximilianische prunkvoll, Pirkheimersche schön. Jetzt aber waren die Feste entzückend. In dem Wort ist der gespitzte Mund drin, die Goldredoute, der Park, die Amorette, der Salon. Gartenpartien und Abendgesellschaften der reicheren Bürgerkreise und des Adels, es gab eine Inflation von Neuadel, müssen tatsächlich eine Augenweide gewesen sein. Ein Schwingen war in den Bauten, in den Gesimsen, den Verkleidungen, Leisten und Schnitzereien der blitzenden Säle. Ein Schwingen in den zierlichen Sesselchen, Tischchen, weißgoldenen Konsolen und Spiegeln, im ganzen Mobiliar, in den hohen hellen Fenstern, in der Rampe, in den Parks mit ihren amorösen Figuren, den versteckreichen Bosketts, hinter deren Fontänen Feuerwerke abgebrannt und vor deren Schaumkulisse Schäferspiele gezeigt wurden. Das Volk arbeitete dafür im Schweiße seines Angesichtes gern. Das lässt sich für die ersten Jahrzehnte nicht bestreiten. Es liebte die Schauspiele, die sich über den Zaun hinweg und am Straßenrand boten. Es war Kulissenschieber dieser Ausstattungsoperette, aber sich dessen noch nicht schmerzlich bewusst. Es sah überall, dass es eine Brücke gab, über die jedermann schreiten konnte. Den Charme. So wie bei Napoleon jeder gute Soldat den Marschallstab im Tornister trug, so besaß jede Frau in ihrer Schönheit und ihrem Charme einen Pass, der alle Türen öffnete. Das Volk, das da gaffte, hatte das tausendmal erlebt. Und das war versöhnlich. Alle Frauen, alle Mädchen begriffen, dass sie in einer entzückenden Lotterie mitspielten. Väter fühlten sich geschmeichelt und hofften, Karriere zu machen. Mütter, brave Handwerkersfrauen, sahen in ihrem Töchterchen die Trägerin einer vielleicht ungeahnten Zukunft und hielten es eifrig an, nur recht unschuldig entzückend zu sein. Ach ja. Die heitere Fortuna, das große Glück ging täglich singend über die Straße. Leben, lernen. Das war der Stein der Weisen, den man endlich gefunden hatte. War die Welt nach so viel Krieg und Zerstörung nicht reizend? Ein Brief aus Frankfurt. Wie nun alles in unserer Stadt nach großen Herren riechet und schmecket, so muss man hiebei am ersten die Artigkeit und gute Lebenslust unserer Bürgerinnen bewundern. Sie wissen sich unvergleichlich in die Hofmanieren zu schicken. Und was sind die Herren nicht artig und galant? Wir lernen leben. Frankfurt wird noch ein sehr artiger Ort. Ein Brief aus Dresden. Dresden scheint ein bezauberndes Land, welches sogar die Träume der alten Poeten noch übertrifft. Man konnte hier wohl nicht ernsthaft sein. Man wurde mit in die Lustbarkeiten hineingezogen. Es ist zu verwundern, dass die Geschäfte nicht leiden, da es nicht anders schien, als ob die Menschen bloß lebten, um lustig zu sein. Aber am anderen Morgen sah man jedermann wieder auf seinem Posten. Den Kaufmann in seinem Gewölbe, den Soldaten auf seiner Parade, die Rechtsgelehrten in ihren Gerichtsstuben. Man sieht zu, spielt mit und man wird selbst gespielt. Watteau, Boucher, Lancret, Fragonard, Tiepolo waren die gefeierten Schöpfer entzückender Malereien, in denen sie die Verspieltheit des Lebens, den Charme der Welt, die ästhetische Köstlichkeit des Frauenkörpers verherrlichten. Italiener, Franzosen, Deutsche wetteiferten in Operetten, Ballett und Menuettmusik. Die Spinette und Cembali klirrten aus jedem guten Hause. Und die Dichtkunst gar. Die Dichtkunst schien in Fleisch und Blut übergegangen zu sein, wie einst in der Minnezeit. Der Mann von Welt glitt zierlich auf den Rand des Sofas nieder, streckte ein Bein weg und den Kopf vor und zitierte beispielsweise: »Du holder Gott der süßesten Lust auf Erden, der schönsten Göttin schönster Sohn, komm, lehre mich die Kunst, geliebt zu werden. Die leichte Kunst zu lieben, weiß ich schon.« Dann, nach so schönen Versen, pflegte der Fächer der jungen Dame rauschend auseinanderzuklappen und zu flirren. Die Augen glänzten und die Mouche, das kleine schwarze Schönheitspflästerchen im Mundwinkel, es verdeckte einen Pickel, vibrierte. 100 Meter abseits dieser ganz feinen Welt, in einer Gartenlaube der Feldgasse 14a, saß der junge Coiffeur, nicht minder zierlich, auf die Steinbank gehockt und zitierte der entzückenden Jungfer Frenzi seines Meisters das beliebte Gedicht für die minder bemittelte Klasse. »Amande, liebstes Kind, du Brustlatz kalter Herzen, der liebe Zunder du, Goldschachtel, edler Zier, der Seufzer Blasebalg, des Trauerns Löschpapier, Sandbüchse meiner Pein und Baumöl meiner Schmerzen.« Der Coiffeur beugte sich vor. Frenzi ließ es geschehen, nur auf eines achtete sie: auf die Erhaltung des Beweises ihrer Keuschheit. Sie war entzückend, aber auch eisern. Sie gehörte zu der großen Gruppe der Demi-Vierge, der damals weit verbreiteten Halbjungfrauen, die zu keiner Zeit die Prüfung des Arztes zu scheuen brauchten. Als sich beide echauffiert erhoben, beschloss Frenzi, ihren Grundsatz zu opfern, falls es der alte Baron morgen wahrmachen und sie öffentlich zur Redoute, dem großen Maskenball des Garde du Corps, mitnehmen würde. Sie dachte an die berühmte Ninon de L'Enclos, an die Pompadour, an die Dubarry, an die Königsmark in Dresden, an die Auersperg in Wien, an die Grävenitz in Stuttgart, an sie alle, die aus dem Nichts emporgestiegen waren. L'amour rend tout permis. Vor der Liebe fallen alle Schranken. Sie dachte an die 354 Kinder des Herrn Kurfürsten August des Starken und lächelte. Mon Dieu! Sie war gerüstet. Ihre Mama hatte sie bis ins Geheimste aufgeklärt. Jene Namen, die Frenzi innerlich repetierte, kannte damals jedes Kind. Es gab natürlich noch 1000 andere, aber diese waren die ganz großen Sonnen, die Stelle Nove, erster Ordnung, die Maîtresse en titre, die Staatsmätressen. Das Wort Maîtresse ist eine genaue Übersetzung des mittelalterlichen Minne Herrin. Die ganze Zeit war dem unerklärlichen Wahn verfallen, Anbeter sammeln oder eine Minneherrin besitzen zu müssen. Es war wieder die Troubadour-Hysterie ohne jeden Grund. Die Maintenon war in Wahrheit genauso langweilig und flach wie die Minäherin. Dabei muss man sich vergegenwärtigen, dass es wie zu allen Zeiten Männer gegeben hat, denen diese Mode weder geistig noch körperlich lag, die sie gleichgültig ließ, die ihnen vielleicht sogar eine Qual war, ein Albtraum. Aber ein ebenso großer Albtraum war die Sorge um das gesellschaftliche Ansehen. Eine Frau, die keinen Liebhaber hatte, galt nicht etwa für tugendhaft, sondern für reizlos. Und ein Ehemann, der sich keine Maitresse hielt, für impotent oder ruiniert. Reiners. Kürzer kann man das Rokoko nicht apostrophieren. Alle deutschen Fürsten, Grafen, Reichsfreiherren, Großkaufleute, Patrizier, mit wenigen Ausnahmen, waren von der vorgeschriebenen Salonerotik erfasst. Viele haben sich innerhalb einer Generation dafür finanziell ruiniert. Friedrich I. von Preußen verbrauchte jährlich über 800.000 Taler, eine unvorstellbare Summe für die damalige Zeit. Sachsen war am Rande des Ruins. In Württemberg wurden fantastische Gelder verprasst. Die Grävenitz warf für ein einziges Fest 100.000 Taler Staatsgelder zum Fenster hinaus. In Wien jagte ein Ball den anderen Balletts, Karussells mit 2.000 Gästen, während die ausnahmsweise hausbackene Maria Theresia zu Hause Karten spielte. Franz und die Staatsmätresse Auersperg streuten wie Götter einer Operette das Gold unter die Leute. In Hamburger Konkursakten kann man nachlesen, dass ein Bürger 25.000 Goldmark jährlich verbrauchte. Fast 2.000 Mark betrugen das Spielgeld seiner Frau und die Kosten für galante Aufmerksamkeiten. Die Zahl der Neureichs, der Parvenus, schoss hoch. Messaillancen gehörten zur Tagesordnung, um sich zu sanieren. Putzmachertöchter wurden Gräfinnen, Töchter von Kernern, Herzoginnen. Das Volk hatte die große zweigeteilte Chance, die lange Zeit allen den Mund verschloss. Für die Damen der Aufstieg, für die Männer das Geld verdienen. Dieses Geld wünschten die Souveräne aus dem Schlund der Großverdiener, der Lieferanten, der Künstler, der Importeure und Fabrikanten natürlich möglichst wieder herauszuziehen. Die Duodez-Fürsten verfielen auf die ausgefallensten Ideen. Es wurde alles Mögliche mit Geldstrafen belegt. Marzipane und Konfekturen werden durchgehend bei 30 Taler Strafe, wer solche auf Hochzeiten hierfür auftreten lässet, verboten. Man zahlte. Ein Finanzminister dachte sich eine hohe Strafe für Fluchen aus. Sein Fürst war klüger. Die Strafen, schrieb er, müssen niedriger werden, damit mehr geflucht wird. Der Landgraf von Hessen verkaufte seine Soldaten nach Amerika. In Wien erbohrte man eine neue Geldquelle, man erfand einen guten Bekannten der heutigen Zeit, das Lotto. Es gehörte dem Staat. Er nahm Jahr für Jahr 1,25 Millionen Gulden ein. Das war eine astronomische Ziffer. Davon verpulverte Franz für seine Lustbarkeiten jährlich zusätzlich 300.000 Gulden für Maskenbälle, Schäferspiele, Balletts, für Schlittenfahrten auf künstlichem Schnee, für Feuerwerke, für Präsente, für... Hab A gebickt, tut 30 Pfennige. Erinnern Sie sich noch? Das war lange, lange her. Wenn man eine Liste der Kurtisanenhonorare zusammenstellen will, so ist das jetzt der richtige Augenblick. Wir befinden uns auf dem absoluten Höhepunkt. Ein einfaches, käufliches Mädchen bekam im alten Griechenland etwa 25 Pfennige. Die berühmte Hetäre Lais forderte von Demosthenes für die erste Nacht 10.000 Drachmen. Das entspricht etwa 10.000 Mark. Eine Römerin aus der bekannten Via Sacra erhielt 100 Sesterzen. Das wären heute vielleicht 15 Mark. In der Renaissance forderte die schöne und sehr gefeierte Venezianerin Veronica Branco für einen Kuss 6 Scudi, 25 Mark, für eine Nacht das Zehnfache. Eine Femme de Qualité erhielt im Rokoko 30 bis 100 Pistolen, also etwa 730 Mark. Im englischen Rokoko zahlte man für das Delikateste, was sich die britische Mentalität vorstellen konnte, nämlich für die Defloration eines schönen Mädchens aus ehrbarem Hause 20 Pfund, 400 Goldmark. nach heutiger Kaufkraft aber mindestens das Fünffache. Ludwig der 15. zahlte allein als Vermittlungsgebühr für eine Vierge de Qualité 1000 Taler. Ins Riesenhafte, ins nicht mehr Vergleichbare aber stieg die Ziffer, wenn ein nicht favorisierter Mann, ein Passant, eine der weltberühmten Mätressen besitzen wollte. Kardinal Richelieu bot Ninon de l'Enclos, der Mätresse des Königs, für eine Nacht 50.000 Taler. Es ist nun an der Zeit, an das Rokoko-Handfest unsere Gretchenfrage zu richten. Die Antwort kann eigentlich nicht überraschen. Die derbe Sinnlichkeit des Spätmittelalters war einer eitlen, erotischen Verspieltheit gewichen. Zu lieben war nicht mehr Bedürfnis und Trieb, sondern Mode. In weiten Kreisen gehörte es lediglich zum guten Ton und zum gesellschaftlichen Ansehen. Eine heimliche Liebschaft zum Beispiel war wertlos. Man hätte gefragt, wozu dann überhaupt Liebschaft? Das Emblem der Männlichkeit und die geometrische Mitte des weiblichen Körpers, auf die sich noch 100 Jahre zuvor die ganze Aufmerksamkeit ungeniert gerichtet hatte, wurden jetzt zweitrangig gegenüber den Augen, dem Mund, dem Busen und den Händen. Aus dem Rokoko stammen die ersten Nachrichten über Schuhfetischismus, über Strumpfbanderotik und Handschuhdiebstähle. Die Umarmung selbst wurde zwar als Ziel immer wieder forsch genannt, aber sie durfte ruhig in einiger Ferne bleiben. Geschah sie, so erfolgte sie offenbar rasch, kurz und überhitzt. Mir ist aufgefallen, wie viele Berichte, Romane und Anekdoten unfreiwillig Zeugnis davon ablegen, dass die Herren der Schöpfung, sobald sie ans Ziel gelangt waren, totale Herren der Erschöpfung wurden. Ich lese fortwährend, dass sie danach taumeln und wanken und am Zusammenbrechen sind. Wäre das unserem Ur-Ur-Urgroßvater passiert? Nie. Der Grund wird zum Teil in der auffallend schwächlichen Körperkonstitution der Rokoko-Menschen gelegen haben, zum anderen Teil wahrscheinlich in der Gewöhnung an jene Halbintimitäten, mit denen auch die heutige amerikanische Jugend sich befriedigt und sich zugleich dem späteren normalen Verkehr immer weiter entfremdet. Die Liebe zu den Händen, zu schönen Fingern, zu dem schwellenden Mund, es passt dazu. Die Demi-Vierge war typisch für das Rokoko. »Mein Sohn«, schrieb Lieselotte von der Pfalz, »ist incapable recht zu lieben. Er isst und trinkt gern mit seinen Mätresses, singt und macht sich lustig mit ihnen.« Der Arme, wie gerne hätte er vielleicht Skat gespielt, statt zu flirten. Aber nicht verliebt zu sein hieß lebendig tot sein. Es wäre unverzeihlich gewesen, lebendig tot zu sein oder auch nur eine Sekunde lang ein Leid an sich herankommen zu lassen. Es war alles so entzückend. Es war verpönt, von Leiden zu sprechen. Leiden war unästhetisch. Und das war ein schrecklicher Vorwurf. Der Begriff der Ästhetik wurde im Rokoko gefunden. Nun, er wurde gefunden, aber man hat den Eindruck, dass ihn der Finder sogleich im Fundbüro deponierte. Der Liebesakt selbst, der wahrscheinlich selten ganz nackt stattgefunden hat, denn nackt war als grob verpönt, wird zwar einer Prüfung auf seine Ästhetik instandgehalten haben. Ich fürchte, das lag nur an seiner possierlichen Kürze. Ansonsten aber ist jene Zeit in ihren Taten und Handlungen so sehr ästhetisch nicht gewesen. Zunächst einmal, es stank. Die Städte stanken, die Dörfer stanken, auch die Menschen rochen nicht sonderlich gut. Parfum vermag viel, aber nicht alles. Das Mittelalter hatte sich damit waschen geholfen. Das Rokoko vermied solche Exzesse. Wir besitzen seitenlange Beschreibungen der Morgentoilette, wo vom Haarpudern bis zum Schuhzubinden nichts fehlt, nur das Waschen. Hier übt man größte Zurückhaltung. Man wusch die Hände, der Rest wurde gepudert. Auch die Tatsache, dass es in Deutschland schon einmal Wasserspülklosetts gegeben hatte, war aus der Erinnerung aller weltberühmten Baumeister entschwunden. Man benutzte Geräte, die man heute nur noch sehr alten oder kranken Menschen zubilligt. Man benutzte sie mitten im Zimmer, und Diener trugen diese thronartigen Sessel den hohen Herrschaften von Saal zu Saal hinterher. Lieselotte von der Pfalz, diese nimmermüde Chronistin ihrer Zeit, berichtet in einem Brief, dessen Kraftausdrücke wahre Donnerschläge für unsere Ohren sind: Mr. Law wollte den Damen keine Audienz geben, weil ihm gar Not zu pissen war. Wie er es den Damen endlich sagte, antworteten sie: Cela ne fait rien, pissez et écoutez nous. Also blieben sie so lange bei ihm. Der Dauphin hatte gern, dass man ihn auf dem Kackstuhle entretenierte, aber es ging gar modest zu, denn man sprach mit ihm und wandte ihm den Rücken zu. Ich habe ihn oft entreteniert. In seiner Gemahlin Kabinett, die lachte von Herzen darüber, schickte mich allzeit hin, ihren Herrn zu entretenieren. Ach, bitte, hören Sie die letzten beiden Zeilen noch einmal. Ich habe ihn oft entreteniert, in seiner Gemahlin Kabinett, die lachte von Herzen darüber, schickte mich allzeit hin, ihren Herrn zu entretenieren. In ihnen verrät sich nämlich noch eine andere Seite der Rokokosexualität, ein tief im Innern versteckter gedanklicher Sadismus. Er ist nicht schwer zu erklären. Er war die Reaktion auf das dauernde Katz-und-Maus-Spiel und die ewige Geziertheit. Marquis de Sade wurde 1740 geboren. Dieser Rokokozug kommt bei anderen Gelegenheiten noch viel deutlicher heraus. Die Deflorationslust, vor allem in England, hat sadistische Züge. Aus der gleichen Wurzel kam das Vergnügen am Inzest, an der blutschänderischen Liebe übrigens ein Merkmal aller Rokoko-Epochen. Ninon de L'Enclos verführte mit teuflischem Vergnügen den jungen Grafen de Villiers, der keine Ahnung hatte, dass Ninon seine Mutter war. August der Starke nahm eine seiner natürlichen Töchter zur Geliebten. Herzog Leopold Eberhard von Mömpelgard verheiratete aus sexuellem Sadismus seine 13 Söhne und Töchter, die ihm die Mätressen geboren hatten, untereinander. Er selbst war mit 3 Geliebten gleichzeitig offiziell verheiratet. Hier steckt nichts mehr von dem Philipp-Motiv drin, kein Aberglaube und keine Angst. Dies ist nur noch reine Gefahrenpikanterie einer dekadenten Zeit. Sadismus und Machtkitzel gegenüber dem Weibe. Oder dem Manne. Die Herzogin von Mecklenburg ließ sich von ihrem hohen Urwaldgast Zar Peter von Russland vor den Augen ihres Gemahls auf asiatisch vergewaltigen. Ein besonderer Kitzel für die Standesherren war es, ihren Höflingen zu befehlen, die abgelegten Fürstenmätressen zu heiraten. Mir ekelt vor diesem Säkulum. Der hohe Lichtfunke ist ausgebrannt. Dafür hat man jetzt Theaterfeuer, das keine Pfeife Tabak anzündet. Da krabbeln sie nun wie die Ratten auf der Keule des Herkules und studieren, was das für ein Ding sei, das er in seinen Hoden geführt hat. Ein schwindsüchtiger Professor hält sich bei jedem Wort ein Fläschchen Salmiakgeist vor die Nase und liest ein Kollegium über die Kraft. Kerls, die in Ohnmacht fallen, wenn sie ein Kind gemacht haben, kritteln über die Taktik des Hannibal, fallen in Ohnmacht, wenn sie einen Gans bluten sehen, aber klatschen in die Hände, wenn ihr Nebenbuhler kaputt geht. Stellt mich vor ein Heer Kerle wie ich, und aus Deutschland soll eine Republik werden, gegen die Rom und Sparta Nonnenklöster sein sollen. Das war Friedrich Schiller. Richtig. Es lebte ja schon Schiller. Jawohl. Er schrieb diesen Wutausbruch 1778. Seine Zeitgenossen hatten es nach 3 Generationen satt. Ihnen schien, die Herrschaften hatten allesamt den Bogen überspannt. Die zweigeteilte Lotterie reizte das einfache Volk nicht mehr. Es zahlte sich nicht aus, die Länder waren nämlich pleite. Mit einem Knall zerplatzte als erstes in Frankreich die bunte Seifenblase. Plötzlich wollte es jedermann gewusst haben, dass alles falsch gewesen war. Die Massen erhoben sich. Am 21. Januar 1793 schlugen sie dem König den Kopf ab. Wir in Deutschland aber machten das ganz, ganz anders. Wir nahmen die Perücken ab, versteckten sie auf dem Dachboden und schrieben uns gegenseitig Bescheinigungen aus, dass wir nie dabei gewesen waren. Und dann abonnierten die hohen Herrschaften den Ami du Peuple, allerdings nur für ein Vierteljahr. Das 14. Kapitel oder von Friedrich Schiller zu Leberecht Hühnchen. Oder vom Sturm und Drang zum Biedermeier. Oder das also war des Pudels Kern. Oder es kann der Beste nicht in Rage leben, wenn es dem müden Nachbarn nicht gefällt. Dass es in Deutschland zu keiner Explosion kam, verdanken wir just jenem Heer von Kerlen wie ich, von dem Schiller sprach. Das klingt paradox und kühn, ist aber ein einfacher, klarer Gedanke. Jene Kerle, wie die jungen Schiller, Goethe, Herder, Klopstock, Lessing, Lenz, Wieland, Hamann waren es, die in den letzten Jahrzehnten des Rokoko bereits ein neues Fundament in Deutschland legten, ehe das alte zusammenkrachte. Sie mauerten geräuschvoll und lärmend. Schiller: Wie kommt es, Milady, dass ihr viel gepriesenes Glück so gern das Elend um Neid und Bewunderung anbettelt? Habt ihr es so nötig? Hamann: Man muss wieder Gottes Leutseligkeit in den Geschöpfen sehen, schmecken, schauen und mit Händen greifen. Sie mauerten mit großem Wortgetöse, aber mit der Kelle, nicht mit Pistolen. Als die höfische Rokoko-Gesellschaft mit ihrem zierlichen, wurmstichigen Tanzboden durchbrach, fielen die Herrschaften in Deutschland nicht auf die aufgepflanzten Bajonette des Pöbels, sondern auf ein stabiles, bürgerliches Geistesfundament. Denn die Wut, die 1789 in Frankreich ausbrach, war bei uns längst verraucht und abgeklärt. Man hatte Nathan der Weise, Kabale und Liebe und Egmont gelesen, Friedrich den Großen und Joseph den Zweiten erlebt. Sagen Sie es niemals einem Franzosen oder Engländer. Deutschland war damals viel dichter an der Neuzeit als irgendein anderes Land. Es hatte eine größere Nähe zur heutigen Zeit als zur Vergangenheit. Unsere Revolution hieß nicht Robespierre, sondern Goethe. Das ist nun wirklich ein kühnes Wort und soll belegt werden. Wenn Sie Dichtung und Wahrheit gelesen haben, so werden Sie sich eines Fräuleins von Klettenberg erinnern? Sie war, schreibt Goethe, zart gebaut, von mittlerer Größe. Ein herzliches, natürliches Betragen war durch Welt und Hoffart noch gefälliger geworden. Heiterkeit und Gemütsruhe verließen sie niemals. Sie betrachtete ihre Krankheit als einen notwendigen Bestandteil ihres vorübergehenden irdischen Seins. Sie litt mit der größten Geduld. Und in schmerzlosen Intervallen war sie lebhaft und gesprächig. Ihre liebste Unterhaltung waren die sittlichen Erfahrungen, die der Mensch, der sich beobachtet, an sich selbst machen kann. Meine Damen und Herren, dieses liebe, kleine, alte Fräulein war es, das das Aufpflanzen der Bajonette verhinderte und das trojanische Pferd mit dem Heer von Kerlen im Bauch in die Mauern des Rokoko zog. Natürlich nicht das liebe alte Fräulein allein, sondern 10.000 Susannchens von Klettenberg. Ich meine jene bürgerliche, aus dem protestantischen Pietismus kommende Frömmigkeit, deren hervorstechendster Zug damals in Deutschland ein ungemein liebenswerter war, die Schamhaftigkeit. Diese Schamhaftigkeit des Herzens war es, die die bürgerliche, unter der glatten Oberfläche des Rokoko existierende Schicht zum Todfeind des Zeitgeistes machte. Es ist eine Fama, dass die Aufklärung, die etwa um die gleiche Zeit von England zu uns kam, in Deutschland diese Rolle gespielt habe. Aufklärung und Rokoko hackten einander kein Auge aus. Nein, das Herz der Susannchens von Klettenberg, die aus angeborener Schamhaftigkeit nicht mitmachen konnten und beim Anblick jedes leichtfertigen Festes und jeder brillierenden und umschwärmten Rokokodame einen bitteren Schmerz und einen Stich im Herzen fühlten. Das Herz war es, nicht das Gehirn, das sehnsüchtig auf etwas Neues wartete. In diesen Kreisen waren sich die Mädchen und Frauen, während um sie herum das Hochrokoko sich auslebte, ihrer bescheidenen Grenzen bewusst, ihrer natürlichen Stellung im Leben und der Aufgabe, ein geduldiger, anspruchsloser, heiterer und ausgleichender Kontrapunkt zu einem achtbaren, ernsten, verantwortungsvollen, treuen Manne zu sein. In Städten, die fern von Residenzen lagen und pietistische Strömungen aufwiesen, gingen Frauen allein nicht zu Festen, besuchten junge Mädchen kein Theater, keine Geselligkeit ohne Begleitung. Ja, sogar zu Spaziergängen in den Anlagen und Straßen wurden eine Zofe oder ein Kammermensch mitgenommen. Es war eine altfränkisch anmutende Ehrbarkeit vorhanden, die den höfischen Zeitgenossen ganz kolossal komisch erschien und ihnen nur erklärlich war durch die törichte, rückschrittliche Dummheit dieser Frauen. Nun ja, dumm waren sie vielfach, aber gegen die tändelnden, fortschrittlichen Rokokodamen immer noch wahre Einsteins. Sie waren bieder und hatten Sehnsucht. Das war damals viel. Das wäre sogar heute viel. Wonach sie sich sehnten? Nach Klopstock und Goethe. Sie wussten es nur noch nicht. Es sollte sich aber sehr bald erweisen. Eine einzige Veröffentlichung eines Dichters ließ, wie später nur noch einmal in der Literaturgeschichte, nämlich bei Gerhard Hauptmanns Vor Sonnenaufgang, einen Quell plötzlich aufspringen. Schon Klopstocks Messias wurde 1748 in vielen bürgerlichen Kreisen mit Begeisterung aufgenommen. Man konnte es vielleicht auf das Konto des religiösen Themas schreiben, aber als Goethe kam, gab es keinen Zweifel mehr. Hier wurde ein höchst irdisches Herz, eine neue Existenz, jubelnd begrüßt. Goethes Werther schlug 1774 wie ein Blitz ein. Auf den Wellen der Rührung und der Tränen der 10.000 Susannchens kam das Buch angeschwommen. Dabei hatten es die Susannes gar nicht so leicht, es zu lieben, denn es handelte immerhin von der fast rokokolischen Frage, spannt Werther seinem Freunde die Verlobte aus oder nicht? Und es war von keinem zu kurz gekommenen geschrieben, sondern von einem ehemals rokokofrechen Studenten, einem wilden, hinreißend stürmischen Liebhaber. Susanne erschrak also anfangs sehr wohl. Dann aber sah sie, dass in Lotte ein ganz neuer Frauentyp dargestellt war, dass die denkbar edelsten Männer, Werther und sein Freund, kein Auge für Rokokodamen hatten, sondern sich nur nach diesem stillen, innigen, treuen und natürlichen Mädchen sehnten und sich um dieses liebe Bienchen rissen. Ach, das war Balsam für das Herz, und die Träne der Freude und Rührung rann. Wenn man damals durch Deutschland gegangen wäre, so hätte man auf jeden, der Tränen in den Augen hatte, deuten und sagen können, der ist bereits nicht mehr ein Mensch des Rokoko. Die Träne der Rührung war das Erkennungszeichen des neuen Menschen. Das Rokoko weinte nicht. Goethen selbst ist dieser Umbruch unter der Oberfläche des Rokoko aufgefallen. Er schrieb später: Es war anscheinend den denkenden und fühlenden Geistern ein Licht aufgegangen, dass die unmittelbare Ansicht der Natur und ein darauf gegründetes Handeln das Beste sei, was der Mensch sich wünschen könne. Es raunte jedem sehr schmeichlerisch in den Ohren, man habe genug Stoff und Gehalt in sich selbst, und alles komme nur darauf an, dass man ihn gehörig entfalte. Das machte ihnen Goethe vor. Er schwelgte in leidenschaftlichen Gefühlen zur Natur, zu den Menschen, zum Schönen, zum Geist, zum Körper. Sie sahen ihn in Stulpenstiefeln, auf Schlittschuhen, im Sattel, auf Reisen, auf der Spitze des Straßburger Münsters und auf dem Gipfel des Rigi. Man sah ihn in stummer Verehrung vor dem schrecklichen Shakespeare versunken und sah ihn entzückt über den Marmor altgriechischer Plastiken streicheln. Er sprach stürmisch für den Naturapostel Rousseau und grübelte zugleich über die neue befremdliche Aufklärung nach. Er schrieb, er zeichnete, er malte, er musizierte, er forschte und liebte. Ununterbrochen liebte er leidenschaftlich. Welch ein Mann! Ja, das hieß ein Leben in Sturm und Drang. Die Sturm- und Drangbewegung gab der Seele wieder ihren Börsenwert. Die Wirkung ist gar nicht zu überschätzen. Verzeihen Sie mir das nüchterne Wort? Es gibt eben mehr unschöne als schöne Menschen auf der Welt, und sie alle atmeten auf. So ging diese Strömung unter der spiegelglatten Fläche des Rokoko eine Generation lang dahin. Aber man kann nicht dauernd in Superlativen oder im Genialischen leben, wenn man in Wahrheit nur ein durchschnittlicher bürgerlicher Seelenbesitzer ist. Und so lenkte der Sturm und Drang noch bevor in Frankreich die Revolution kam, in Deutschland in tolerantere, ruhigere Bahnen ein. Die Dichter, die Fackelträger selbst, gaben das Beispiel. Wielands eigener Liebesroman spiegelt die ganze Entwicklung im Kleinen wider. Und es ist interessant zu sehen, wie die Stürmer und Dränger in dem Augenblick, wo sie älter wurden und eine Familie gründeten, in eine bürgerliche Beschaulichkeit strebten, die schon ganz stark an das 19. Jahrhundert erinnert. Wieland erging es folgendermaßen. Er war 17 Jahre alt, als er 1750 die 19-jährige Sophie Gutermann kennenlernte. Sophie war die Tochter eines Augsburger Arztes, der dem Mädchen eine recht gute Erziehung und Bildung gegeben hatte. Wieland und Sophie lernten sich, wie könnte es anders sein, in einem idyllischen Pfarrhause kennen. Sie liebten sich auf den ersten Blick und verströmten sich in Überschwang und seelischer Empfindsamkeit. Sie lagen oft buchstäblich auf den Knien, um der Tugend ewige Treue zu schwören und sich dann in schwärmerischer Freudigkeit zu küssen. Wieland musste nach Zürich reisen, wo er ein paar flüchtige Bekanntschaften knüpfte. Dann ging er nach Bern. Dort begegnete er einer leidenschaftlichen, anti-rokokolischen Seele, Julia Bondeli. Wieland entflammte sich an Julians Herz und Geist und bat um ihre Hand. Fräulein Bondeli zögerte. Sie erforschte in einem entscheidenden und wahrscheinlich überschwänglichen Gespräch die Festigkeit seiner Liebe, wobei Wieland die Worte herausrutschten: Niemals würde ich eine andere lieben, unmöglich. Indessen, ja, auf Augenblicke könnte es doch geschehen, wenn ich etwa eine schönere Frau fände als sie, die höchst unglücklich und zugleich höchst tugendhaft wäre. Julia Bondeli sagte unter Tränen: Nein. Wieland kehrte heim. Auf Schloss Warthausen fand er seine Jugendliebe Sophie wieder, nunmehr als Frau de la Roche. Beide setzten jetzt ihren empfindsamen Roman in Form einer überströmenden sentimentalen Freundschaft fort. Das ging eine ganze Weile so. Wieland schrieb dort unter dem Eindruck dieser Seelenfreundschaft seine ersten bedeutenden Dichtungen. Als Sophies Schwester auf Warthausen erschien, wurde sie zu ihrem eigenen Entzücken natürlich in die feurige Freundschaft eingeschlossen. Wollen Sie einer Sturm- und Drangszene beiwohnen? Sie ist uns wörtlich durch einen Brief Jakobis überliefert. Dabei müssen Sie sich vorstellen, dass zur gleichen Zeit sich die Karussells des Rokoko mit der trippelnden Schar von Kavalieren, Mätressen, Kokotten, Musikanten, Schauspielern rauschend in Spiegelsälen und Parks drehten. Wir hörten einen Wagen heranrollen und sahen zum Fenster hinaus. Er, Wieland, war es selbst. Herr de la Roche lief die Treppe hinunter, ihm entgegen, ich ungeduldig ihm nach, und wir empfingen unseren Freund nach seiner langen Abwesenheit unter der Haustüre. Wieland war bewegt. Währenddem, dass wir ihn bewillkommten, kommt die Frau de la Roche die Treppe herunter. Wieland hatte eben mit einer Art von Unruhe sich nach ihr erkundigt. Auf einmal erblickte er sie. Ich sah ihn ganz deutlich erschaudern. Darauf kehrte er sich zur Seite, warf mit einer zitternden und zugleich heftigen Bewegung seinen Hut hinter sich auf die Erde und schwankte auf Sophie hin. Alles dies ward von einem so außerordentlichen Ausdrucke in Wielands ganzer Person begleitet, dass ich mich in allen Nerven davon geschüttelt fühlte. Sophie ging ihrem Freunde mit ausgebreiteten Armen entgegen. Er aber, anstatt die Umarmung anzunehmen, ergriff ihre Hände und bückte sich, um sein Gesicht darin zu verbergen. Sophie neigte mit einer himmlischen Miene sich über ihn und sagte mit einem Tone, den keine Clairon und keine Dubois nachzuahmen fähig ist: Wieland, Wieland, oh ja, Sie sind es. Sie sind noch immer mein lieber Wieland. Wieland, von dieser rührenden Stimme geweckt, richtete sich etwas in die Höhe, blickte in die weinenden Augen seiner Freundin und ließ dann sein Gesicht auf ihren Arm zurücksinken. Keiner von den Umstehenden konnte sich der Tränen enthalten. Mir strömten sie die Wange herunter, ich schluchzte. Wieland war damals schon Ende 30. Als er heiratete, wandte er sich jedoch von den hochgeistigen Frauen, die selbst Träger der Sturm- und Drangbewegung und der Empfindsamkeit waren, ab und den Idealobjekten selbst zu. Er heiratete ein einfaches, sanftes, fröhliches Geschöpf, Dorothea von Hillenbrand. Hübsch genug für einen ehrlichen Mann, der gern eine Frau für sich hat, ein gutes, angenehmes Hausweibchen und damit punktum. Diesen Haken schlugen sie zum Schluss alle. Das ist hochinteressant. Goethe heiratete nicht Lili oder Marianne, sondern Christiane Vulpius. Schiller heiratete die brave Charlotte von Lengefeld und nicht die andere Charlotte. Klopstock heiratete die rührende, einfache Margareta Moller und nicht eine seiner Züricher Sylphiden. Jean-Paul heiratete die hausbackene Caroline Meyer. Mit Charlotte von Kalb hatte er nur eine Pfeife im Pulvermagazin geraucht. Mit der verblüffenden goethischen Erkenntnis, Liebe ist etwas Ideelles, Heiraten etwas Reelles, und nie verwechselt man ungestraft das Ideelle mit dem Reellen, mit dieser Sentenz auf ihren Fahnen steuerte die anfangs so furiose anti-rokokolische Untergrundbewegung, in welcher Sturm und Drang Klassizismus und Rousseauismus zusammengeströmt waren, in die Bahnen des Biedermeier ein. Ohne blutige Zwischenstation und ohne Aufenthalt rutschte Deutschland gleich direkt in den Geist des 19. Jahrhunderts hinüber. Deutschland, ein Wintermärchen, hat es Heinrich Heine bitter genannt. Ihm war es unbegreiflich, wie der hohe Gedankenflug so versanden konnte. Das Rokoko, sein Absolutismus und sogar Napoleon waren zwar 1815 überwunden, aber das Heer von Kerlen wie ich hatte keinen Staat, gegen den Rom und Sparta Nonnenklöster sein sollten errichten können. Alle Hoffnungen des Volkes zerschlugen sich. Wer war schuld? Deutschland ist nur ein geografischer Begriff, befahl Fürst Metternich und steckte dafür monatlich 73.000 Dukaten Schmiergelder von Russland und ebenso viele Präsente von England ein. Und seine rechte Hand, Herr von Gentz, schrieb in sein Tagebuch, was für ein lächerliches Ende die sogenannten großen Sachen zu guter Letzt nehmen. Kein Mensch auf Erden weiß von der Geschichte dieser Zeit, was ich davon weiß. Nur schade, dass es für die Nachwelt verloren ist, denn zu sprechen bin ich zu verschlossen, zu diplomatisch, zu faul, zu blasiert und zu boshaft. Ich bin unendlich alt und schlecht geworden. Deutschland sollte also in den Winterschlaf gehen. Das tat es nun für die nächste Generation. Die Tendenz dazu lag, wie wir gesehen haben, bereits im Bürgertum. Es sank nach so viel Anstrengung erschöpft in das Sofa zurück und befolgte gehorsam und selbstzufrieden den oberamtlichen Befehl, Ruhe ist die erste Bürgerpflicht. Sie müssen nun, wir stehen in der Zeit von 1816 bis 1848, alle Bilder vergessen, die sie eben noch vor Augen hatten. Die Reifröcke und Perücken waren verschwunden, die goldenen Stühlchen und Veduten, die Bosketts, die Menuette, die Sänften, die Putten versunken. Man war arm geworden. Das ist die einfache Erklärung für den neuen Biedermeier-Stil. Das Sofa, auf dem man nun, die Herren Bürger mit einem Pfeifchen im Mund, die Damen mit einem Stickrahmen auf den Knien, saß, war ein schlichtes, honiggelb poliertes Birkenholz, mit einfachem, gestreiftem Stoff überzogen und weißen Nägelchen beschlagen. So schlicht waren auch die Stühle, die Schränke, die Tische. So nüchtern, kühl und karg die Betten. Ach, was hatten die Deutschen schon für Betten gesehen, wenn man daran zurückdachte. Man dachte nicht daran zurück. Man war ja kein Tier, das sich sielte. Man war ein Mensch geworden. Man sprach neuerdings sehr viel von Menschenwürde. Darunter verstand man die Steifheit eines Lebewesens, das Schläfrigkeit mit Abgeklärtheit verwechselte, einen hohen Vatermörderkragen trug und die Sinnlichkeit für eine Schweinerei hielt. Auch für das Blut war Ruhe die erste Bürgerpflicht. Die Familie war eine Firma geworden. Ihr guter Ruf begann immer wichtiger zu werden. Je weiter die Zeit ins 19. Jahrhundert vorschritt, desto größer wurde seine Bedeutung. Man musste schon sehr genialisch sein, um in bürgerlichen Kreisen unruhig denken und fühlen zu können. Natürlich, Herr von Brentano, der berühmte Schriftsteller, konnte eine turbulente Ehe führen und seine Frau in wehender Purpurdecke in Karriere durch die Straßen reiten lassen. Goethe, der Olympia, durfte Christiane Vulpius, seine einstige Mätresse und Mutter seines unehelichen Sohnes, heiraten. Die Musensöhne durften, allerdings mussten sie anerkannt sein. Sie mussten am besten im Salon irgendeiner bedeutenden gnädigen Frau verkehren, zum Beispiel in dem Cercle Rahel Farnhagens von Ense. Dort traf man Dichter, berühmte Maler, Weltreisende, Diplomaten, Prinzen. War man aber nicht anerkannt von höchster Stelle und gab man etwa noch seinen Offiziersberuf zugunsten einer windigen Dichterei auf, wie Heinrich von Kleist, so verlor man das Gesicht und konnte hingehen und sich unter einer deutschen Eiche am Wannsee erschießen. Ja, eines schickt sich nicht für alle, wird dann der Hausherr selbigen Abends unter der Petroleumlampe gesagt haben. Was Oberregierungsrat Max von Schenkendorf kann, kann irgendein Herr Kleist noch lange nicht. Im Biedermeier begannen die Künstler anrüchig zu werden. Man hatte an höchster Stelle das Gefühl, mit zuverlässigen Dichtern und Malern noch aus der vorigen Generation versorgt zu sein. Um keinen Preis hätte man sich in bürgerlichen Kreisen ein Bild von Boucher oder Fragonard offen ins Zimmer gehängt. Ein Töchterchen, das sich von Herrn Schnorr von Karolsfeld auch nur als Halbnymphe hätte malen lassen, wäre als Gefallen betrachtet worden. Nein. Man wollte nichts mehr mit dieser unseriösen vergangenen Zeit zu tun haben. Ehe der Hahn einmal krähte, hatte man das Rokoko dreimal verleugnet. Nur beim Hochadel, wie etwa Ludwig I. von Bayern, fand man noch Reste davon in der Existenz von Lustschlösschen, Parkfesten und einem großen Damenflur. Aber selbst Prinz Louis Ferdinand fuhr, wenn er nach Berlin kam, brav bei Frau Farnhagen vor und trat mit einer artigen Verbeugung, die das neue Bürgertum ehren sollte, in ihren Salon ein. Nun lässt sich beim besten Willen nicht verheimlichen, dass auch im Biedermeier die Kinder nicht in den literarischen Salons zustande kamen, nicht in den neu erblühten Geschäftskontoren und nicht im Kaffeehaus dieser neuerdings so beliebten Erfindung. Darüber waren sich auch die jungen Mädchen einig. Jedoch weitgehende Unsicherheit herrschte bei den Töchtern der guten Familien über die Details. Alles schien ihnen dafür zu sprechen, dass das Bett die fragliche Stelle sei, denn dieses Möbel war unter allen Möbeln einzig geheimnisumwittert. Man sprach, sofern es sich um ein ehrliches Bett handelte, ungern von ihm. Und völlig wahnwitzig wäre die Vorstellung gewesen, Besucher hätten sich, wie zu Großmutters Zeiten noch, zu der entkleideten Mama auf den Bettrand setzen können. Dieses ganze Thema harrte für die Mädchen aus seriösen Häusern erst der Lösung in der Ehe. Papa war so unendlich erhaben über solche Animalität, wenn er in seinem schönen braunen Rock, in den neuen langen Röhrelhosen, mit dem modernen runden Hut auf dem kurzen Haar und dem Spazierstock in der Hand aus der Pferdedroschke stieg und dem Kommerzienrat von gegenüber zuwinkte. Und Mutter war so lavendelduftend rein, dass gar nicht daran zu denken war, die Eltern zu fragen oder überhaupt ähnlicher Wallungen oder tierischer Unternehmungen zu verdächtigen. Also wartete man auf den Bräutigam. Er würde es wissen. Er wusste es. Wenn er Offizier oder Student war, wusste er es aus den Kommerz- und Casinoabenden, wo man unter sich war und dröhnend, wenn auch unpikant, schweinigelte. Es war die Geburtszeit des Herrenabends. Beim Herrenabend und am Stammtisch waren die Lavendelduftenden wieder ganz einfach Weiber. Ausgenommen natürlich die Damen der Anwesenden, versteht sich, Parole d'honneur. Da auch die jungen Herren, die Bräutigams von den höheren Töchtern, eine ähnliche Sauberkeitsvorstellung hatten wie diese von ihren Müttern, So mussten die Herren Söhne also an andere Lehrobjekte denken. Und hier übernahm er nun der Einfachheit halber die Gepflogenheiten des Rokoko. Gebt den Armen eine Chance. Das ganze arme Volk, und im Biedermeier waren viele sehr arm, die Näherinnen, die Büglerinnen, die Laufmädchen, diese Schar von Mädchen, die angesichts der neuen bürgerlichen Seriosität und Würde eingeschüchterter waren als je zuvor, sie erhielten die Chance, von einem Offizier beehrt zu werden oder am Arm eines Studiosus auf einem Vorstadtball einen Blick in die Welt zu tun, die sie für die Große hielten. Folgen wurden am einfachsten und diskretesten mit etwas Geld abgetan. Die Gesellenstücke dieser Lehrzeit verblieben bei den Fräuleins. Nicht gerade als Meister, aber immerhin nicht unerfahren, traten die Bürgersöhne nun in die Ehe ein. Dabei hatte die Aufklärungsphilosophie gerade so viel falsche Wirkung hinterlassen, dass man jetzt das Wort »vernünftig« auch in der Liebe und Ehe ununterbrochen im Munde führte. Das Biedermeier war die Zeit der Vernunftehen. Und vernünftig sein hieß, nicht an das Herz, sondern an den Ruf, die Reputierlichkeit, die Solidität und die Firma denken. Und warum wollte man jetzt so vernünftig sein? Lohnte es sich? Man war überzeugt, dass es sich lohnte. Das aufstrebende Bürgertum war von wahnsinnigem Ehrgeiz besessen. Es hatte die Ahnung vom Untergang des Adels. Es hatte den Geruch der neuen Großmacht, der öffentlichen Meinung in der Nase. Und die war für Reputierlichkeit und für das Bürgertum. So viel jedoch steht selbst bei strengstem Respekt vor der Reputierlichkeit fest. Auch im Intimsten hat das Biedermeier noch genug geleistet, um Deutschlands Einwohnerzahl von 29 Millionen auf 40 Millionen zu erhöhen. Kein schlechtes Fazit. Und auch die wertvollen Rezepte, sowohl der Kochkunst wie der Liebe, reichte es unter der Hand, wie Hausfrauen zu tun pflegen, weiter. Das 15. Kapitel berichtet von 1848 bis 1914, jenen erstaunlichen, liebenswerten Jahrzehnten, die jeder zu kennen glaubt und wenige wirklich kennen. Es ist die letzte große Epoche, die ein einheitliches Lebensgefühl hat, die letzte, die wir geschlossen überschauen können, die Zeit so nah an uns heranrückt, dass das Bild zu flimmern beginnt. Wie mühselig rückt der Zeiger der großen Uhr von Generation zu Generation vor. Es scheint, als wolle der endlose Weg über zwei Jahrtausende gar kein Ende nehmen, aber ehe man es sich versieht, steht man in der Zeit, die noch unsere Großmutter erlebt hat, als sie ein junges Mädchen war. Zum ersten Mal können Lebende noch Zeugnis ablegen, wandeln heute weißhaarig, kopfschüttelnd und vor den Autos flüchtend unter uns. Und im alten Familienalbum, ganz unten in der Schublade, liegen vergilbte Fotografien, aufgezogen auf dickem Karton mit Goldschnitt, und erzählen uns mit der Unbestechlichkeit der Linse, was für ein stolzes Wort war das damals, von jener Zeit, von der Renan einmal gesagt hat, sie sei die sagenhafte, gute alte Zeit gewesen. War sie es? Sie war's. Heute wissen wir es. Und wohlwollender denn je neigen wir nun das Ohr, wenn von der guten alten Zeit erzählt wird. Sie begann 1848 und endete 1914, wobei ihr Gütegehalt nicht immer gleich war. Dass sie gut war, lag nicht daran, dass wir einen Kaiser hatten. Es lag vielmehr daran, dass die Menschen als neu und herrlich genossen, was heute abgegriffen und schal geworden ist. Die Leibeigenschaft war aufgehoben, Millionen atmeten tief, tief auf. Parlamente wurden gegründet, in den Naturwissenschaften feierte der freie bürgerliche Geist Triumphe, die Achtbarkeit jedes braven Bürgers wurde verkündet, Sicherheit auf allen Wegen und Schutz des Rechts garantiert, Entfernungen schmolzen zusammen, die vielbestaunten Kunststraßen wuchsen in 20 Jahren auf fast 12.000 Kilometer, Mechanische Dampfeisenbahnen durchzogen kreuz und quer das Land, nahmen Pakete, Briefe und Personen mit und brachten liebende Getrennte in Windeseile wieder zusammen. Das alles empfanden die Menschen nicht, wie wir heute, als langweilige alte Kiste, sondern als herrliches Geschenk einer neuen Zeit. Und sie fühlten sich daher in Hochstimmung. Dies wiederum brachte, abgesehen von dem üblichen Prozentsatz von Ekeln und Widerlingen, mit sich, dass sie im Herzen kühn und stolz, ausgeglichen und maßvoll waren und jene Mitte hatten, die heute bereits in das Forschungsgebiet der Archäologie gehört. Denn sie ist ausgestorben. Uns dämmert heute langsam, wie ethisch, aristokratisch, klug und genial die komische, gute alte Zeit war. Wir sind gar nicht sehr großartig gegen sie. Ihr Impressionismus war die letzte gewachsene Kunst. Ihre Relativierung der Naturgesetze ist die heute noch letzte Erkenntnis. Ihr Parlamentarismus der Vater unserer modernen Regierungsform, das Rechtsprinzip jener Zeit, das Fundament unseres heutigen Rechtslebens. Dass die Dame rechts und der Herr links geht und man nicht in der Nase bohrt, stammt von ihr. Die Migräne, die Emanzipation der Frau, der Wiener Walzer, die Olympischen Spiele, das Fahrrad, das Auto, das Flugzeug, die Zigarre und wir selbst. Und wie haben sie das gemacht, könnte man fragen. Was die letzte Bemerkung der Aufzählung anlangt, so kann man vermuten, dass ihre Technik nicht anders gewesen ist als unsere heute. Was aber die vorhergehenden Beispiele anlangt, durch tief aufatmen, durch Freude, durch Ehrfurcht. Ich kann mir nicht helfen, ich bewundere unseren Urgroßvater. Er war so ungeheuer ehrbar. So ehrbar war ein ganzes Zeitalter schon lange nicht mehr. Die gute alte Zeit war so ehrbar, dass das 20. Jahrhundert geradezu suchen musste, ihr etwas anzuhängen. Man suchte und fand die Maulkorbpolitik, die Bevormundung der Presse, den Klassenzwang, die überspitzten Ehrbegriffe, die Adelsbevorzugung, den homosexuellen Skandal des Fürsten Eulenburg, die Spitzbäuchigkeit der Männer, die Chambre-Séparée-Erotik, die verheuchelte Prüderie. Ach, meine Lieben, wie klein sind die Fische, die da im Netz zappeln. Wie intakt muss das 19. Jahrhundert gewesen sein, dass man etwas ins Feld führt, was man für ein früheres und späteres Jahrhundert nicht einmal am Rand erwähnt hätte, weil es gang und gäbe war. Wer hat denn gesagt, dass diese Zeit keine Fehler hatte und dass es nichts zu verbessern gegeben hätte? Aber ich finde es nicht minderwertig oder tadelnswert, die Sexualität aus der Öffentlichkeit, aus den Gesprächen und Debatten zu verbannen. Ich zerbreche mir den Kopf, wieso sie reiner und ehrlicher, wie es heute so schön heißt, sein soll, wenn man unausgesetzt über sie quatscht, sie vor Augen hat und auf der Straße sieht. Das ist ein effektvoller Trugschluss, weiter nichts. Nehmen Sie zwei Bilder zur Hand. Das Bild eines verschlossenen Potsdamer Töchterchens von 1860 und das Bild eines offenen College Girls von heute. Die schönsten Liebenden, meine Freunde, zeigen es nicht. Eher kommen sie hinter Butzenscheiben hervor als hinter Windschutzscheiben. Das 19. Jahrhundert mit all seinen Fehlern war die letzte Epoche, die Form hatte. Form ist etwas anderes als Brauch und Herkommen. Bräuche hat jede Zeit, Form leider nicht. Form haben heißt, sich selbst Gesetze schaffen ohne Berechnung, allein aus der Schamhaftigkeit. Aus der Schamhaftigkeit über den im Menschen steckenden würdelosen Hang zum Phlegma, zum Egoismus, zum Unästhetischen, zur Bequemlichkeit. Ein Mann, der seinen Hut auch bei strömendem Regen vor einem anderen Mann zieht, hat Form. Verwechseln Sie es nicht mit Manieren. Manieren sind Brauch. Form ist Selbstzucht. Mit Manieren bestätigt man sich vor anderen, mit Form vor sich selbst. Von Manieren kommt manieriert, von Form kommt Format. Das 19. Jahrhundert hatte auch Form im Lieben. Wir haben sie heute nicht mehr. Und nun wohlan, lasset uns hiervon sprechen, denn siehe, unsere arme Großmutter, 18 Jahre alt, steht schon geschnüret da und wartet seit drei Seiten, dass ihr erster Ball beginne. Sie heißt nun nicht mehr Hildileis oder Ute oder Agnes oder Sibylle, sondern Elisabeth Charlotte. Sie sah reizend aus in ihrem ersten schulternackten, eng anliegenden, seiderraschelnden Kleid mit kurzer Schleppe. Schön, ihre zarte, modellierte, mädchenhafte Gestalt, wie sie Adolf von Menzel auf seinen Cercle-Bildern so wunderbar und rührend dargestellt hat. Menzel war auch da, denn er wohnte nur 100 Schritte von unserer Villa entfernt. Am Karlsbad. Jetzt stand er in einer Fensternische, zeichnete heimlich einen Herrn, den er nicht kannte. Es war der junge Rudolf Mosse, der soeben das Berliner Tageblatt gegründet hatte, und runzelte jedes Mal finster die Augenbrauen, wenn in einem Duft von Rosen und Nelken reifere Damen, hoch aufgerichtete, dekoltierte Germanias an ihm vorüberstrichen. Er hasste Parfum. Das Parkett unter dem großen Gaskronleuchter war noch leer. Alle Gäste standen und saßen in den Nischen oder in den Nebenzimmern, während 3 Lohndiener mit Tabletts unermüdlich umhergingen. An der Schmalseite des Salons waren 5 Musiker platziert. Der Dirigent, Maître Vernet oder Vurel, ich kann es in dem Tagebuch nicht entziffern, wartete auf das Zeichen meines Urgroßvaters, der, einen Finger in die Frackweste gehakt, da stand wie das Sinnbild der Dauer und Unwandelbarkeit. Nichts erinnerte mehr an das Biedermeier. »Wo denken Sie hin? Man schrieb 1873!« Das Reich war gegründet, die Welt des Bürgers stand fest auf Beton. Schliemann hatte Troja ausgegraben, Billroth die Kehlkopfextirpation gefunden, Darwin hatte die Abstammungslehre verkündet, auf den Rigi stampfte eine Zahnradbahn, durch den Mont-Cenis war ein 12 Kilometer langer Tunnel gebrochen. Der Suezkanal war fertig. Haeckel hatte die natürliche Schöpfungsgeschichte geschrieben, Eduard Hartmann die Philosophie des Unbewussten, Marx das Kapital. Man spielte Tennis und in der Sommerfrische fuhr man Hochrad. »Ich kann Ihnen nicht sagen, Papa«, flüsterte unsere junge Großmutter, »wie schön die Welt für mich ist.« Unser Urgroßvater lächelte und drückte ihre Hand. »Ich danke Ihnen für so viel Güte, Papa. Ich bin sehr aufgeregt.« »Man zeigt es nicht.« »Nein, ich weiß. Aber ich bin ein schwaches Mädchen, das am liebsten niemals von Ihnen und von Mama gehen möchte. Das sage ich, Papa, weil mir heute mehr denn je ahnt, dass ich nun bald einmal vor diesem Schritt stehen werde.« »Ach ja«, seufzte unsere Urgroßmutter. »Natürlich«, nickte der Vater, »das ist Naturgebot. Eines Tages wirst du einem Mann begegnen, dem du dann angehören wirst und...« »Ein schreckliches Wort, Papa!« Der Vater warf einen strengen, fragenden Blick auf seine Frau. »Ich hoffe, Henriette, du hast mit Elisabeth über gewisse intime Dinge gesprochen.« »Doch, doch, Mama hat«, fuhr das Mädchen schnell dazwischen und errötete. »Ich glaube nur, es ist alles ziemlich schrecklich, das mit einem Mann, wenn er mit mir...« »Genug, Kind! Ich bin nicht schwer von Begriff. Du brauchst es nicht auszusprechen.« »Es ist keineswegs schrecklich, wie du es zu nennen beliebst. Ich denke, Mama und ich haben dir das gegenteilige Vorbild gegeben. Das sind Dinge, Elisabeth, von denen du in deinem Alter das prinzipielle Wissen, das Detail nicht erforschen, das Emotionelle nur ahnen solltest. Dies scheint mir eine Maxime für ein junges Weib zu sein, das noch im Elternhause ist. Wie eine Ehe verläuft, Kind, kann man so wenig wissen, wie ein Gespräch verläuft. Ein Gespräch kann jedoch nicht fehlgehen, wenn es anständig geführt wird. Verstehst du? Anständig. Wenn es verständnisvoll, taktvoll, diskret und höflich ist. Wer ist übrigens der junge Mann dort, mit dem unser guter Fontane spricht?« »Das hätte er nicht sagen sollen.« Elisabeth Charlotte sah daraufhin den Gast zum ersten Mal mit Bewusstsein. Und er sah sie. Er war in den Köpfen der Eltern gewiss nicht als mein Großvater vorgesehen, aber er wurde es. Nachdem der Ehrentanz mit dem Vater vorüber war, landete Elisabeth Charlotte bei den Klängen der soeben berühmt gewordenen Straußschen schönen blauen Donau in den weiß behandschuhten Händen meines jungen Großvaters. Mein Großvater hatte einen etwas kurzen Hals, was beim Frack immer noch besser ist als ein zu langer. Aber er wirkte dadurch kleiner, als er war. Ihre Gesichter waren sich sehr nah, was meinem Großvater ausnehmend gut gefiel. Er hielt das Mädchen lose und dezent in den Armen. »Ich bin dem Herrn Fontane«, sagte er, »sehr verbunden, dass er bei ihrer Frau Mama meine Einladung erwirkte. Ich kenne hier in Berlin nicht viele Menschen und wollte so gern ein paar der jetzt so beliebten Hausbälle mitmachen, ehe ich wieder nach Danzig heimkehre.« »Oh, Sie fahren wieder fort? Sie sind in Danzig, in unserem schönen Bernsteinschmuckkästchen zu Hause?« »Wieso Bernstein?« fragte er verwundert. »Die Bernsteinküste liegt weit weg von Danzig.« »Tatsächlich? Nun, ich liebe Bernstein auch nicht, aber Danzig liebe ich.« »Wie schön, Mademoiselle. Kennen Sie es gut?« »Gar nicht.« »Ah.« Mein Großvater schwieg betroffen. Dann raffte er sich auf. »Aber sagen Sie mir bitte, wie man etwas lieben kann, was man nicht kennt?« »Kann man das nicht?« »Dann bitte ich um Entschuldigung. Ich wollte Ihnen nur eine Freude machen.« »Ich glaube, Sie sind sehr lieb.« »Ich glaube nicht, ich bin nur etwas verwirrt. Mein Vater pflegt zu sagen, dass ein Gespräch, genau wie eine Ehe, vor allem verständnisvoll und höflich geführt werden solle.« »Sie lieben Ihren Vater sehr?« »Ich verehre ihn.« »Und Sie können mit ihm über derlei Dinge, über Ehe, Liebe, Erotik reden?« »Wo denken Sie hin?« »Eben. Ich dachte nur, hier in Berlin sei vielleicht manches üblich, was bei uns unmöglich wäre. Aber ich möchte wissen, wie es in dem Köpfchen einer so behüteten, entzückenden jungen Dame in diesem Punkte aussieht.« Er wartete gespannt. »Verschwommen«, sagte Elisabeth endlich. »Schauen Sie, wie ehrlich ich bin? Ist das schlimm?« »Es ist wunderschön. Ich meine, ehrlich zu sein, ohne den Charme einzubüßen. Glauben Sie, dass ich Ihrer Frau Mama morgen meine Aufwartung machen darf?« »Es ist so einfach. Fragen Sie sie. Sie steht bei Herrn Fontane, Ihrem Freund.« »Ach, sie wird ihn jetzt um ein Signalement ersuchen.« »Natürlich«, antwortete unsere Großmutter unbefangen. »Das ist sehr wichtig. Man muss vernünftig sein, nicht wahr?« »Manchmal, gnädiges Fräulein, wünschte ich, ich wäre ein Schauspieler. Dann könnte ich machen, was ich wollte. Verstehen Sie das?« »Ich möchte gern Ja sagen, aber ich fürchte, es wäre für mich in höchstem Maße unschicklich. Ich dürfte nie Schauspielerin werden. Ich bewundere die Volta, vor allem ihren Volta-Schrei. Aber ich bitte Sie, wer schreit im Leben schon so? Bringt Schreien mehr Glück als Stillsein? Die vom Theater sind doch sichtbar unglücklicher als wir. Sie leben stärker als wir.« »Das dürfen Sie nicht sagen«, fuhr Elisabethchen flammend auf. »Dafür gibt es nicht den geringsten Beweis. Jemand sehr innig und voller Vertrauen und Bewunderung zu lieben, ist stärker als jedes Jahr zweimal, um einen anderen Mann Krakeel zu schlagen und sich schamlos aufzuführen.« »Aber meine gnädigste, liebste, reizende Elisabeth, Charlotte«, er lachte, »was wissen Sie denn, was Liebe ist?« Unsere Großmutter besann sich ohne Eile, dann antwortete sie, »Ich kann noch nicht mehr wissen als eines. Für mich ist Liebe mit Vorsatz verbunden und nicht mit Begierde. Da ich den Wunsch habe zu lieben, werde ich auch dazu kommen zu lieben.« »Aber, liebes gnädiges Fräulein, das klingt, als erwarteten Sie die Liebe erst als Folge der Heirat. Sie müssen doch den Mann schon, bevor Sie sich verloben, lieb haben, oder? Spreche ich Ihnen zu modern und gewagt, wenn ich sage, Sie müssen ihn, ehe Sie ihn als Gatten und Ernährer achten lernen, begehren? Verstehen Sie? Begehren. Mit den Sinnen.« Das Mädchen seufzte. »Das kenne ich aus Büchern, dieses Wort.« Ihr Männer führt es im Munde und wünscht es. »Nun, dann seht zu, dass es so kommt.« »Mein Gott, wovon sprechen wir? Ich habe doch meinen Vater auch nicht ersehnt, und doch liebe ich ihn jetzt. Ist das töricht, was ich eben gesagt habe?« »Ich möchte auch viele Kinder haben. Mein Vater sagt immer, eine Familie mit 5 Kindern ist eine Gemeinschaft, wo keine falsche Sentimentalität aufkommt und wo jedes Kind frühzeitig lernt, dass es nicht allein auf der Welt ist. Mein Vater denkt sehr sozial, müssen Sie wissen. Er sagt, große Familien erziehen untereinander sozial. Verstehen Sie das?« »Oh ja.« »Ich nicht ganz. Aber das macht nichts. Wollen wir zum Buffet hinübergehen? Bitte. Ich bekomme immer Hunger, wenn ich aufgeregt bin.« »Sind Sie's?« »Ja. Aber ich möchte nicht, dass man es merkt.« »Merkt man es?« »Keine Spur. Sie sehen entzückend aus. Wie schön, dass Sie nicht zu diesen hypermodernen, emanzipierten Damen gehören.« »Zu wem?« »Ah, ja, ich verstehe. Das sind die Frauen, die statt jedem der 4 Kinder einen Doktorhut haben, nicht wahr? Was wollen diese Damen eigentlich? Gleichberechtigt sein. Worin? Im Beruf, in der Arbeit. Das ist merkwürdig. Dann wünschen sich diese Damen eigentlich in die Lage, in der die armen Arbeiterfrauen sind? Mein Großvater lachte. Ich bin ganz überrascht, wie wunderschön klar Ihre Gefühle sind. Das haben Sie fulminant gesagt. Aber die emanzipierte Frau will auch die absolute Gleichberechtigung in Bezug auf Achtung. Na, das verstehe ich nun überhaupt nicht. Ich hatte das Empfinden, einer Dame wurde bisher mehr Achtung erwiesen als einem Mann. Irgendetwas stimmt doch da nicht. Ach, ich werde alles den Männern überlassen. Ich bin wirklich ein schwaches Mädchen. Essen Sie doch von diesen Brötchen, sie sind gut. Unmöglich, ich habe bei Kempinski lukullisch gegessen. Oh, Kempinski. Nun bin ich in Ihren Augen ein Lebemann, wie? Aber ich war eingeladen. Man ist heutzutage köstlich, sehr kultiviert. Enorm. Erzählen Sie. Man versicherte mir, dass es eigentlich ein normales Sonntagsmenü der saturierten Kreise in Berlin sei. Es gab Reissuppe, marinierten Hering mit Erbsen oder Rindfleisch mit Sardellen, Huhn mit Klößchen oder Spickgans mit Kohl, angeschlagenen Hasen mit Kirschsoße, Rindsflecke mit Kohlrüben, gezupften Karpfen mit Sauerkraut, Mehlspeise mit Käse, Fasanbraten, Äpfel en Gelee und Zuckerherzchen. Jetzt verstehe ich, warum alle älteren Herren einen Embonpoint haben. Elisabeth Charlottchen lachte. Es sieht stattlich aus. Unser Großvater überlegte. Das ist wahr. Merkwürdig genug. Oder ist das nur eine Zwecklüge der Damen, die in Wahrheit Cäsars Ausspruch meinen, lasst wohlbeleibte Männer um mich sein, etc., etc., sie sind leichter zu haben? Aber nein, sicher nicht. Es gibt doch nichts Schöneres als einen so recht stattlichen Mann. Ah, Gott! Seufzend aß sie noch ein Filetstückchen und betrachtete den jungen Mann an ihrer Seite verstohlen. Ich rudere viel, fiel es unserem Großvater ein zu bemerken. Himmel, müssen Sie stark sein, entrang es sich den Lippen Elisabeth Charlottes. Es schien ihr eine Gewähr für vieles. Ja, so war das. Leider war er nicht stark. Er starb früh. Man könnte sagen, so früh, dass er das Leben nicht genossen hat. Aber ich bin nicht sicher, ob wir damit recht haben. Wenn Glück Abwesenheit von Leid ist, so hat er es genossen. Wenn Glück animalisch ist, hat er es nicht genossen. Wenn Glück Illusion ist, hat er es erlebt. Man lebte damals in einer starken Illusion. Und wenn es heißt, 1918 seien wir aus allen Illusionen erwacht, glauben Sie es nicht. Ich erinnere mich nicht, auch nur auf einer einzigen Seite bisher gesagt haben zu können, hier waren die Menschen eine Minute illusionslos. Auch die Liebe ist es nie. In der guten alten Zeit, die übrigens vor 1870 guter und alter war als danach, war natürlich auch nicht alles Gold, was glänzte, und Liebe, was schnaufte. Auch unseren Großvater mag es später oft beim Anblick einer Frau gekutzelt haben. Und ich weiß auch nicht, ob nicht gewisse sehr enge verwandtschaftliche Grade zwischen seinen Nachkommen und diesem oder jenem Unbekannten bestehen. Nie jedoch nahm irgendetwas derartiges etwa Formen an, die den glücklichen Ruf der Ehe und ihren gesegneten Frieden angetastet hätten. Wäre der Tatbestand anders geworden, wenn man ihn veröffentlicht hätte? Ist es geheuchelt? Ich möchte vorschlagen, es diszipliniert zu nennen. Es ist auffallend. Das 19. Jahrhundert ist die Zeit der provozierten Skandale. Vorkommnisse, die a priori keine Skandale sind und sich in nichts von den Dingen unterscheiden, die jeder erfahrene Mensch als existierend voraussetzt, wurden damals als Waffe im politischen und sozialen Kampf ausgenutzt. Als Maximilian Harden-Witkowski in seiner Zeitschrift »Die Zukunft« den homosexuellen Skandal um den Fürsten Eulenburg entfesselte, tat er etwas, was jedermann damals verachtete. Er ließ sich von seinem Hass gegen die Hofkamarilla hinreißen, eines der beiden ungeschriebenen Tabus, Geldgeschichten und sexuelle Geschichten, zu verletzen. Wie eine Stichflamme zischte der Fall Eulenburg auf. Harden bekam seinen Willen, die eulenburgsche Hofkamarilla wurde verjagt und durch eine normal veranlagte politisch viel verhängnisvollere ersetzt. Alle Töchter fragten ihre Freundinnen, was Homosexualität sei und was der sanfte, liebe, gute Fürst, der dem Kaiser immer so schön aus des Nachbars Haus trat, mein Lieb heraus, auf dem Klavier vorspielte, eigentlich getan hatte. Als der Fall jenes biederen, strengen Studienrates aufgedeckt wurde, der an einem Lyzeum Sittenreinheit lehrte und am Wochenende in die Nachbarstadt reiste und sich in den Freudenhäusern auslebte, sahen alle Mütter und Töchter einen Moment lang verstohlen ihren eigenen Vater an. Das war schade, weil kein Gewinn. War er ein schlechter Lehrer gewesen? Nein. War er ein gefährlicher Mann für die Kinder gewesen? Nein. Hat er ein Gesetz verletzt? Nein. Aber er war für bestimmte politische Kreise ein wunderbar geeignetes Objekt zur Demonstration für die Verheuchelung des Bürgertums. Hatte er geheuchelt? Eine Bautzner Zeitung berichtete eines Tages über eine Orgie, die einige Leutnants der Garnison mit einem Bürgermädchen gefeiert hätten. Es kam zu einer gerichtlichen Untersuchung. Sie zeitigte als Ergebnis genau das, was der Bericht angeprangert hatte. Die Offiziere bestritten nichts, das Mädchen auch nicht. Das Landgericht verurteilte den verantwortlichen Redakteur wegen Äußerungen, die das öffentliche sittliche Empfinden beleidigten, zu 6 Monaten Gefängnis. Das Urteil empfinden wir als nicht in Ordnung. Damals war es aber gerade in der Ordnung, des 19. Jahrhunderts nämlich. Es schien den Richtern sinnvoll, das heißt voll des Sinnes, diejenigen Bürger, die unberührt und unverdorben von dem unabwendbaren Negativen bleiben wollten, vor der gewaltsamen Berührung mit diesen Dingen zu bewahren. Nach 1918 war das unmöglich. Jede Hässlichkeit trat an jeden, ob er es wollte oder nicht, öffentlich heran. Das ist der Unterschied. In Berlin gab es um 1890 über 1000 kleine Lokale mit Damenbedienung. Sie galten damit von vornherein als nicht anständig. Man mied sie in Begleitung von Frau und Tochter selbstverständlich. Die Frage nach dem Grad der Nichtanständigkeit brauchte infolgedessen nicht angeschnitten zu werden. So blieb den Frauen und Mädchen des Bürgertums erspart zu wissen, dass die Etablissements für alle Männer, die einmal Ferien vom Ich machen wollten, Stätten ihrer Ausschweifung für eine Nacht waren. Dorthin pilgerten zu Gelegenheiten wie etwa der alljährlichen landwirtschaftlichen Woche die strammen Gutsbesitzer und Forsteleven, wobei die meisten absolut das Gefühl hatten, am Rande eines Abgrunds zu wandeln. Der Mann der guten alten Zeit war in Wahrheit nicht ausschweifend. Wenn es uns heute, aufgrund von Fällen so scheint, so liegt das daran, dass in einer Epoche von bedeutender Helligkeit jeder Schatten besonders schwarz wirkt, was er in einer Zeit des Grau in Grau nicht tut. Bernard Shaw vermutet, dass am verhältnismäßig ausschweifendsten die Ehemänner selbst, und zwar in ihrer eigenen Ehe, waren. Er schreibt 1908, Sie sind entschlossen, die Ehe als geheiligten Zufluchtsort der Lust anzusehen. Man kann beobachten, dass die berüchtigten Lüstlinge, Junggesellen, sichtlich viel weniger an Unmäßigkeit leiden als viele Eheleute. Sie betrachten samt und sonders die Heiratszeremonie als einen Ritus, der sie von den Gesetzen der Mäßigkeit lossprach, den Beginn lebenslanger Flitterwochen darstellte und ihre Lüste auf genau dieselbe Ebene hob wie ihre Gebete. Der Spötter Shaw irrt sich. Zumindest für Deutschland. Aus Tagebüchern, Briefen, Gesprächsaufzeichnungen kann man im Gegenteil etwas sehr Seltsames herauslesen. Ein hoher Prozentsatz der Männer war im ehrlichen Schlafzimmer von einer Gehemmtheit, Unraffiniertheit, Genügsamkeit, die uns auffällt. Die Ursachen liegen sehr versteckt. Der Hauptgrund war ein ebenso tragischer wie bewundernswerter, und die heutigen Menschen hätten dazu gar nicht mehr die Bescheidenheit. Die Partner des 19. Jahrhunderts schlossen, wenn sie über sich selbst und ihre geheimen Wünsche erschraken, nicht bequem von sich auf andere, sondern waren gewiss, dass die Menschen edler seien und nur sie selbst ein minderes, fehlerhaftes Exemplar. Dieser Generalglaube an den Menschen ließ sie sich über sich selbst schämen. Sie schämten sich lieber über sich selbst, als dass sie ihr Menschenbild zerstörten. Dazu kam, dass die Geschlechter in der Jugend zu wenig voneinander wussten. Die jungen Mädchen waren vor der Hochzeit streng behütet. Sie waren den ungezwungenen, geselligen Umgang mit Männern nicht gewohnt. Viele hatten nicht einmal Brüder, aber sie hatten Freundinnen. Alles, was die Schicklichkeit sonst verbot, war zwischen Freundinnen erlaubt. Sie konnten dauernd beisammen sein, sie durften allein miteinander im Zimmer bleiben, ja, sie konnten sogar die eine als Gast bei der anderen zusammenschlafen. Es ist nicht einmal notwendig zu behaupten, dass die ersten Erfahrungen immer halb lesbisch gewesen sein müssen. Es genügt, sich vorzustellen, wie sehr sich zwei Freundinnen in einem typischen Männerjahrhundert aneinander klammerten und wie eindrucksvoll die ersten ausgetauschten weichen Zärtlichkeiten gewesen sein müssen in einer Welt, in der ihnen der Mann als Rocher de Bronze oder teutonischer Polterer begegnete. Die Männer nun, sofern sie umgekehrt keinen gesellschaftlichen und kameradschaftlichen Verkehr mit jungen Mädchen gewohnt waren, befanden sich in anderer Gefahr. Sie glaubten sich verpflichtet, die Haltung, die sie im Wohnzimmer und auf der Promenade zeigen mussten, auch im Schlafzimmer beizubehalten, andernfalls sie die ganze Achtung einbüßen würden. Diese jungen Stehkragen-Honoratioren wären nie auf den Gedanken gekommen, dass das Laszive zwischen Echtliebenden verzeihlich wird und dass die Frau es sich vielleicht sehnlichst wünschen könnte. Der Irrtum dieser Männer bestand darin, ihren Frauen nichts zuzutrauen. Sie kamen zu diesem Fehlurteil, weil sie sich nicht vorstellen konnten, dass eine anständige Frau sowas täte, dass sie nicht a priori reiner sei, dass ihr Urteil bei Entdeckung dieser männlichen Lust nicht niederschmetternd sein müsse. So kam der Mann zu seiner Vorstellung, nur bei nicht anständigen Mädchen sich loslassen und ausleben zu können. Er war dort so, wie er es hätte hier sein sollen. Die junge Ehefrau sah immer nur den Herrn, den korrekten, schnauzbärtigen Erhalter und Ernährer vor sich. Sie wurde die Erinnerung an die allererste Freundinnenzärtlichkeit nicht los. Und so kam es nun auf ihrer Seite ebenfalls zu einer Verdrängung und zu einem Fehlwunsch. Sie sehnte sich nach dem großen Jungen oder dem Künstler. Aber wie viele hatten den Mut zu diesem Schritt? Wie sagt Ibsen? So etwas tut man doch nicht. So wurde die berühmte, unverstandene Frau geboren. Da ist sie. Sie ist in dieser psychologisch sonst so leicht durchschaubaren Epoche die einzige komplizierte Erscheinung. Die Rolle, die sie gespielt hat, verdankt sie der Aufmerksamkeit, die sie erregte, nicht ihrer Häufigkeit. Im Porträt des 19. Jahrhunderts blieb sie ein unbedeutender Zug. Von ihrer eigenen Zeit wurde sie halb tragisch, halb komisch empfunden. Da man die echten Gründe nicht sah oder nicht sehen wollte, schob man den Komplex auf das geistige Gleis ab, auf Emanzipation und Geltungsbedürfnis. Aber die Ärzte wussten besser, was davor lag, und nannten die seelischen Folgen Hysterie. Das Wort kommt von Hystera. Dieses seelische Phänomen des späten 19. Jahrhunderts, die unverstandene Frau, hatte es in der langen Geschichte der Liebe bisher noch nicht gegeben. Es sollte sich in dieser Form auch nicht mehr wiederholen. Ab 1890 ging eine schwerwiegende soziale Umschichtung in Deutschland vor sich und 1914 kam der Weltkrieg. 4 Jahre später hatten die Trompeten von Armstrong Vickers die Mauern von Jericho umgelegt. Siehe Josua 6, Vers 1 bis 27. Der Fortschritt strömte herein, zweifellos. Die Welle wirkte befruchtend wie eine Nilüberschwemmung. Aber wer einmal eine Nilüberschwemmung gesehen hat, weiß, wie das Land zunächst aussieht. Im 16. Kapitel vollzieht sich unser großes Umsteigen in das 20. Jahrhundert, in dem andere Völker längst sind. Und es bewahrheitet sich der Spruch: Aufspringen während der Fahrt lebensgefährlich. Der Schwindel erfasst die Menschen in des Wortes doppelter Bedeutung. 10 Jahre lang fiebert die Zeit, dann endlich hat sie wieder 36,9 Grad. Seit die Schweden im Dreißigjährigen Krieg ihren berühmten Schwedentrunk erfunden und die Wallensteinschen Soldaten laut Schiller gesungen haben, man wirbt nicht lange, man zeigt nicht Gold, im Sturm erringt man den Minnesold, seitdem gilt der Krieg als der Vater aller Wirtinnenverse und der Sündenbock für nachfolgende Sittenverderbnis. Diese These gefällt den Menschen, denn sie ist bequem. Sie ist verdächtig bequem. Ich sage nicht, dass sich während eines Krieges die Moral nicht stets gelockert hätte. Morgenrot, leuchtest mir zum frühen Tod, von einer rauen Kriegerbrust gesungen, ist schon imstande, bei einem Mädchen 5 Gerade gehen zu lassen und das Bewusstsein, nicht nur einen potenziellen Helden, sondern noch viel potenzieller ein wehrloses Schlachtopfer zum letzten Mal zu küssen, hat zu allen Zeiten Scham und Furcht vieler Frauen besiegt. Keuscheste Mädchen fühlten mit reinem Gewissen, eine Ehe vor Gott vollzogen zu haben, wenn sie, tief verschleiert, am Portier des Hotels Continental vorbei hinaushuschten und von der dunklen Straße noch einmal hinaufwinkten zu dem Fenster, hinter dem undeutlich sich eine Hand zum letzten Gruße hob. Leuchtest mir zum frühen Tod. Das ist ein schreckliches Wort, vor dem viele Schranken fallen dürfen. Eine andere Kriegserscheinung ist die Not der vereinsamten Soldatenfrauen in der Heimat. Nach vielen Monaten der Trennung ist es dann leicht so weit, dass man in einem anderen uniformierten Mann den eigenen zu empfangen sich vorspiegelt und verzeiht. Dies alles. Dazu die Not der Abstinenz an der Front mit dem Gefolge der abscheulichen Häuser, die die oberste Heeresleitung hinter den Linien einrichtete, dies alles gab es in jedem Kriege. Jedoch 1871 kehrten die Soldaten heim und das Moralgesetz knüpfte für sie und alle wieder an, wo es 1870 abgerissen war. 1918 nicht. Warum nicht? Die Ursache der Wende lag in dem Zusammentreffen zweier Fakten. In der Voraussetzung der totalen Niederlage, das heißt der Widerstandslosigkeit, und in der Tatsache, dass sich die Welt um uns herum längst in einem ungeheuren Umbruch befand, vor dem das abgekapselte Deutschland bisher einfach die Augen verschlossen hatte. Für uns begann das 20. Jahrhundert in Wahrheit erst bei Kriegsende, das heißt mit einer Verspätung von 18 Jahren, als es sich in Frankreich, England und Amerika bereits in voller Fahrt befand. Es ist aber ein Unterschied, ob man sich in einem Zug befindet, der sich langsam in Bewegung setzt, oder ob man während der Fahrt aufspringt. Es ist der Gesundheit abträglich. Paris hatte schon seit Jahrzehnten die Erfahrungen einer schleichenden Morallockerung hinter sich. Deutschland stand noch in der Bismarckschen Gartenlaubezeit, als Baudelaire die Fleur du Mal geschrieben hatte, als man in Frankreich offen die Gedichte des 16-jährigen Rimbaud zitierte und sein anormales Liebesverhältnis zu Verlaine keinen Menschen störte. 1893, Berlin führte gerade Gerhard Hauptmann auf, worauf der Kaiser empört die Hofloge kündigte, hatte Anatole France, bald darauf Unsterblicher der Académie Française, den Roman »Die Bratküche zur Königin Pedoc« geschrieben. Aufrecht, mollig, in ihrer wollüstigen Vollkommenheit stand sie da. Neugierig blickte sie mich an. Ich habe erwähnt, dass ich vom Schlummer nach Liebe lüstern war. Ich erhob mich und stürzte mich auf sie. »Pardon«, rief sie, »ich suche Herrn von Astarac.« Ich sagte, »Madame, hier ist kein Herr von Astarac, hier seid ihr und ich.« Ich nahm sie in die Arme und bedeckte jedes Stück Fleisch, das meine Lippen am Rande der Kleider finden konnten, mit Küssen. Sie machte sich los. »Ihr seid verrückt! Bleibt!« rief ich und stieß den Türriegel vor. Ich nahm sie in meine Arme, trug sie zum Sofa, fiel mit ihr darauf und bedeckte sie mit Küssen. Ihre Nägel kratzten mich, und dieser vergebliche Widerstand stachelte mein Begehren an. Ich drückte und umschlang sie, die aufgelöst auf dem Rücken lag. Ihr weicher Körper gab nach. Sie schloss die Augen und bald fühlte ich im Triumph, wie ihre schönen Arme versöhnt mich gegen sich pressten. Dann, ach, lösten wir uns aus dieser wonnigen Umarmung und betrachteten einander überrascht. »Mademoiselle«, sagte ich, »könnt ihr meiner Glut, die nicht erst nach euren Gefühlen fragte, verzeihen?« »Oh, Monsieur, macht euch nicht schuldiger, als ihr seid.« Ich antwortete mit einem Kuss. Sie gab ihn mir zurück, und wie! Mein Begehren ward von neuem entfacht. »Diesmal«, flüsterte sie, »denkt nicht bloß an euch.« 1880, als Wilhelm Raabe die Krähenfelder Geschichten, Theodor Storm, die Söhne des Senators, und Heinrich Seidel, Leberecht Hühnchen, schrieben, kam in Paris der Roman »Nana« von Emile Zola heraus. »Nana« ist das goldene Tier, das Ungeheuer voll Unzucht. »Nana« war ganz mit feinen Härchen bedeckt. Ein goldroter Flaum verwandelte diese Haut in Samt. Kreuz und Schenkel waren geschmeidig und gestreckt wie bei einer Stute. Etwas Tierisches lag in dem Schwellen des Fleisches und in den Falten, die tief dazwischen hineinschnitten. Schatten verhüllten wie ein sinnverwirrender Schleier das Geschlecht. Ihr lüsterner Mund hauchte Verlangen. Sie spitzte die Lippen und küsste sich selbst lange an der Achselhöhle. Noch eine Generation früher, Mitte des 19. Jahrhunderts bereits, erschien in Paris der Schlüsselroman Gamiani, als dessen anonymer Autor der berühmte Alfred de Musset galt. Gamiani ist eine Dame der Gesellschaft, die nach einem Hausball ein 17-jähriges Mädchen, das sie eingeladen hatte, über Nacht bei sich behält. Die kleine, unschuldige Fanny ist ahnungslos, dass Madame Gamiani lesbisch ist. Musset beschreibt, wie Gamiani das Mädchen entkleidet und dann von ihrer Leidenschaft überwältigt zur Tribadie verführt. Mitten in dieser Szene werden die beiden Frauen von Baron Alcide, einem anderen Gast, der aus einem Versteck heraus alles mit ansah, überrascht. Alcide wirft Gamiani zur Seite und nimmt das junge Mädchen mit Gewalt. Danach versöhnen sich alle drei unter zärtlichen Liebesspielen. Gamiani und Fanny, beide in Beichtstimmung, erzählen. Die eine von ihrem Weg zur Homosexualität, die andere von ihren erotischen Träumen. Alcide gibt ein Erlebnis mit Dirnen drauf. Dies alles erregt die drei derart, dass Musset zu stärksten Pinseln und Farben greifen muss. Guy de Maupassant erregte das Entzücken der Franzosen mit seiner Triangelnovelle »Die beiden Schwestern«. Lucille Aurora Dupin nannte sich Georges Sand, lief in Herrenkleidern durch Paris und rauchte eine 1,5 Meter lange Pfeife. Das ereignete sich, als in Deutschland noch das Biedermeier ausklang. In Frankreich war es also eine über 2 Generationen gehende Entwicklung. Ja, man könnte sagen, dass die Franzosen seit der großen Revolution die erhöhte Temperatur nicht mehr ganz losgeworden sind. Sie waren sich damals auch durchaus ihres infektiös-fiebrigen Moralzustandes bewusst. Diese Krankheit, analysierte ihn Alfred de Musset sehr richtig, kommt von 2 Ursachen. Das französische Volk, das die Revolution von 1793 durchgemacht hat, trägt 2 Herzenswunden mit sich herum. Alles, was war, ist nicht mehr, alles, was sein wird, ist noch nicht. Alles, was war. In Deutschland war es noch. Im Großen und Ganzen sogar noch 1918. Deutschland hatte diese Entwicklung nicht erlebt. Es erlebte nun einen Einbruch, eine Infektion. Als 1918 die Dämme brachen, brachen sie nicht durch Überdruck von innen. Es strömte nicht hinaus, nur herein. Methodik und Gesetze des neuen sittlichen Denkens und erotischen Wünschens lagen draußen ausgereift vor. Uns warfen sie zunächst fast um. Für die Augen der alten Generation muss der Wechsel des Bildes von 1913 zu den 20er Jahren in den Großstädten, vor allem in Berlin, einfach ungeheuerlich gewesen sein. Die neue Zeit schien sich im Taumel der Ungebundenheit zu überschlagen. Schon das äußerliche Bild war nicht die Verwandlung von einem Jahr aufs andere, sondern von einem Jahrhundert auf das andere. Eine Flut von zuvor nie gesehener sexualpsychologischer und erotischer Literatur lag in den Buchläden. Von den Fassaden der Theater leuchteten die Titel der neuen Bühnenstücke herab. Der entmannte Hinkemann von Toller, Paragraph 218 von Wolf, Verbrecher von Bruckner. An den Glastüren der Schreibwarengeschäfte der Friedrichstadt hingen wie Perlschnüre auf Fäden gezogen die Postkarten von Wäschemannequins und Aktmodellen. Über den Eingängen der neuartigen Vergnügungsstätten, genannt Kino, standen von Scheinwerfern angestrahlt die Stars in bunter Pappe, mit nackten Brüsten oder von Peitschenhieben umknallt oder sich in den Armen eines Orang-Utans sträubend. Der Begriff Filmnutte entstand. Die Dauererotik wurde eine Industrie. Nachts gab es sexuelle Aufklärungsfilme, zu denen man in schnaufenden Autos vorfuhr, rechts und links eine Dame im Arm, dahinter im Kielwasser eine Schar von Halbwüchsigen mit Zigaretten im Mundwinkel. Damals alles ungeheuerlich. Die Herren Tiller, Haller, Scharell inszenierten in Hallen, die riesige Massen fassten ausgelassene, zynische, auch heitere, hocherotische Revuen als neue Kollektiverotik. Nackttänzerinnen gelangten zu pikantem Ruhm. Sie erschienen vor Sekttischen und Smokings im Jupiterlicht und führten erotische Tänze auf. In die Nachtlokale und Bars war die Negererotik eingebrochen, der Charleston. Auf hohen Barhockern warteten die Eintänzer, die neue Berufsgruppe der Gigolos. Die Kapelle spielte. Schöner Gigolo, armer Gigolo, denke nicht mehr an die Zeiten, wo du als Husar, goldbetreßt sogar, konntest durch die Straßen reiten. Uniform passé, Liebchen sagt Adieu, schöne Welt, du gingst in Fransen. Wenn das Herz dir auch bricht, zeig ein lachendes Gesicht. Man zahlt und du musst tanzen. Im Resi vermittelten Tischtelefone im Dämmerlicht anonyme Bekanntschaften mit Fremden. Boulevardblätter brachten spaltenlange Anzeigen, in denen männliche und weibliche Geliebte bestimmter Typen an Sinnlichkeit, Körperbau, Alter und Haarfarbe gesucht wurden. Lesbische schrien in Annoncen nach Zaffos, Homosexuelle boten jungen Epheben Wohnung und Auto an, Ehepaare suchten gleichgesinnte Ehepaare. Clubs schossen aus dem Boden, in die man eingeführt wurde. Dort rauchte man Marihuana. Dort wurde der berühmte Sprachunterricht erteilt. Die doppelten gepolsterten Türen erstickten das Schreien der Spanier und das Lärmen der Wiener, der Sadisten und der Masochisten. In eleganten Nebenstraßen machten geschäftstüchtige Unternehmer Pensionen auf. Man rief vorher an und erkundigte sich, was vorrätig sei. So traf dort ein Vater, der sich ein 12-jähriges Mädchen bestellt hatte, unerwartet seine Tochter wieder. Wie lange war die gute alte Zeit her? 1000 Jahre? Wie lange der Eulenburg-Skandal, die unverstandene Frau, die Ehrenduelle, die Tragödien der kleinen Bürgermädchen? Am Märchenbrunnen im Berliner Friedrichshain boten sich Kinder für eine Kinokarte an. In den Rotunden im Tiergarten standen in Kreideschrift allabendlich aufs Neue, wie Börsenzettel, Preise angeschrieben. Es waren die Preise, die von Jungen und Schulmädchen, die in der Nähe unauffällig herumlungerten, en Detail gefordert wurden. Sittenpolizei in Zivil durchstreifte die Untergrundbahnschächte und hielt die Parkwege frei von Exhibitionisten. Hinter den hell erleuchteten Fenstern der Kurfürstendamm Belle Etage feierten der 17-jährige Sohn und die 16-jährige Tochter in Abwesenheit der Neureicheltern bei Sekt, Charleston und Opiumzigaretten mit ihren Schulfreunden, debattierten über verdrängte Komplexe und zogen sich wechselnd in das elterliche Schlafzimmer zurück. Die Zeitungen waren voll über Wahnsinnsanfälle von Kindern und über Schülertragödien. Dr. Frey und Dr. Alsberg wurden die wie Helden gefeierten Strafverteidiger. Im Saal wurden psychologische Experimente angestellt. In den Zeitungen schrieb man ausführlich über das Sexualleben der Kinder. Die Preise in den Tiergartenrotunden sanken. Die Liste begann jetzt mit 30 Pfennig für kleine Gefälligkeiten. Ein berufsmäßiges Straßenmädchen bekam 2 Mark. Bordelle forderten zwischen 3 und 10 Mark. Pensionen mit Exklusivverträgen bis zu 100 Mark. 1927 gab es in Berlin 6.000 registrierte und kontrollierte Prostituierte und 60.000 nicht erfasste, aber bekannte. Am 1. Oktober dieses denkwürdigen Jahres kam ein Gesetz heraus, das alle Prostituierten von der Polizeiaufsicht und Aufenthaltsbeschränkung befreite. Wieder glaubte die Humanität, einen schönen Schritt vorwärts getan zu haben. Aus der bald darauf folgenden Statistik eines rheinischen Waisenhauses geht hervor, dass 33% der dort eingewiesenen Kinder an selbst erworbener Syphilis erkrankt waren. Zur gleichen Zeit gab das Rudolf-Virchow-Krankenhaus in Berlin einen Bericht seiner Infektionsabteilung heraus, in dem Hunderte von Kindern aufgeführt sind. Luise L., 7 Jahre alt, von einem möblierten Herrn missbraucht und angesteckt. Erna F., 11 Jahre alt, verkehrt seit langem mit dem 17-jährigen Bruder und ist von ihm infiziert. Erwin B., 14 Jahre alt, von einem 50-jährigen Herrn angesteckt, den er in einer Rotunde kennenlernte. Hans S., 13 Jahre alt, infiziert von seiner 15-jährigen Tante, die gegen ein Entgelt von 20 Pfennigen auch mit allen seinen Spielkameraden verkehrte. Durch das Lichtermeer des Berliner Westens, Hamburgs, Leipzigs, Kölns, Frankfurts, Münchens, konnte man abends die Arbeitslosen müde wandern sehen, die entlassenen Soldaten, die nichts gelernt hatten, weil sie mit 17 Jahren in den Krieg gezogen und die niemand haben wollte, weil sie mit zerschossenen Gliedmaßen heimgekehrt waren. Sie alle standen außerhalb des rauschenden Lebens. Sie betrachteten die anderen als Gespenster und die anderen betrachteten sie als Gespenster. Sie schlurrten noch in ihren alten Monturen durch die Straßen und sahen sich an den Schaufenstern und Lichtreklamen satt. Sie sahen die Raffkes mit den blassen Nachtschattengewächsen im Arm, sahen die befrackten Gigolos vor der Bartür Luft schöpfen und die Mädchen mit den Köfferchen an den Straßenecken. Sie gingen wie im Traum. Die Rentner, die entlassenen kleinen Beamten, die Alten, die Verarmten, standen vor den Kiosken und lasen die ausgehängten Zeitungen, soweit sie unentgeltlich von Klammer zu Klammer sichtbar waren. So erfuhren sie die Ergänzung dessen, was sie von Weitem sahen, das neue Leben. Einsam gewordene Frauen, 2 Millionen Väter und Söhne waren gefallen, kehrten in ihre kalten 4 Wände zurück, blickten in den Spiegel und sahen an ihrem Körper herab, als prüften sie ihn. Sie erinnerten sich, welch ein Glanz von innen Demut und Keuschheit für sie immer gewesen waren. In jeder Nacht wählten 5 bis 10 Frauen den Weg, der ihnen leichter schien, den Tod. In manchen Jahren waren es bis zu 2000. Je nun, sie waren unmodern. Und das war fürchterlich, denn es war lächerlich. Niemand wollte lächerlich sein in Kreisen, die die Träger des neuen Zeitgeistes waren. Die Dürer-Frau hatte tüchtig sein wollen, die Rubens-Frau lebenssprühend, das Rokoko-Fräulein süß, das Biedermeier-Mädel herzig, die Kaiserzeit-Dame ladylike. Das alles war lächerlich. Jetzt war man nekroerotisch, fahl, dunkel gerendert wie eine Trauerkarte. Nur das Negative war lebenswert, nur das Krankhafte interessant. Wenn die Zeit des Nixchens, des Frühreifen, vorbei war, hatte man sich das Air des Ausgelaugten zu geben, des Wissenden, des alles Überdrüssigen, des Süchtigen, des Müden. Nixchen rauchten 30 Zigaretten, das neue Volksbetäubungsmittel. Damen aber rauchten geheimnisvoll gefährliche Zigaretten aus langen, tief verderbt wirkenden schwarzen Spitzen. Man gab sich nicht hin. Man ließ sich missbrauchen. Das war das Feinste. So schillerte es an der Oberfläche der Großstädte, der modernen Gesellschaft, der Neureichs- und Treibhausintellektuellen. So überschlug sich das erste Dezennium einer neuen Zeit. Und der Veitstanz war deshalb so weithin sichtbar und geräuschvoll, weil die, die ihn aufführten, unendlich stolz auf ihre verbrannten Finger waren und ihren Exhibitionismus so tierisch ernst nahmen. Eines Tages, gegen Ende der 20er Jahre, geschah etwas Merkwürdiges. Hilde Hildebrandt, die damals weltberühmte, sang auf der Bühne ein Chanson. Ein Lied, weiter nichts. Pars pro toto. Weiter nichts. Ich bin die Dame, die in der Dame auf jeder Seite zu sehen ist. Ich wechsle die Kleider, ich wechsle die Schneider. Was gestern modern war, ist heut für mich Mist. Ich habe Männer, so viele Männer, an jedem Finger habe ich 10. Fürsten und Grafen wollen mit mir schlafen, ich lasse sie alle zum Teufel gehen. Ein Mann, der mir gefällt, muss das Idiotischste sein, muss das Zurückgebliebenste sein, muss das Blödeste sein von der Welt. Und habe ich diesen Mann, dann sehe ich ihn nicht mal am Tage an. Wissen Sie nicht mal was Neues für mich, was ganz Verrücktes, was ganz Perverses? Ich mache ein Wesen aus meinem Wesen, wie man es größer nicht machen kann. Ich habe nichts zu tun, als nur so zu tun, als ob ich vor Arbeit nicht arbeiten kann. Ich habe zu nichts Zeit, ich bin das albernste Weib, ich bin das nervöseste Weib, wo da ist weit und breit. Und habe ich einmal Zeit, vergeude ich sie, verschenke ich sie. Ja, was soll ich denn mit der Zeit? Wissen Sie nicht mal was Neues für mich, was ganz Verrücktes, was ganz Perverses? Ich hab's. Ich lass mir einmal Zeit. Ich denke nach, nein, das geht zu weit. Früher hätte man mich glatt verbrannt. Doch heut verbrennt mich keiner mehr. Und grad das Verbrennen, und grad das Verbrennen, denk ich mir so interessant. Oh! Begreifen Sie, was geschehen war? Eine vom Kurfürstendamm vergötterte Frau, eine Avantgardistin, die kompetenteste, hatte gelacht. Ein Kulturhistoriker hat einmal geschrieben, um die 30er Jahre ließ das Interesse am Sex wieder nach. Die Zügellosigkeit, um der reinen Zügellosigkeit willen, kam aus der Mode. Er sagt nicht warum, aber ich will es Ihnen sagen. Weil jemand gelacht hatte. Plötzlich lachte das Parkett und mit einem Male lachte alle Welt. Das Kabarett bemächtigte sich der Figuren, Zeichner trieben ihre Witze mit ihnen, die Berliner Illustrierte brachte eine Preisfrage zu dem Bild eines zwittrigen Nixchens und prämierte die Antwort. Die hat Steinach wohl mit den falschen Affen okuliert. Und Erich Kästner dichtete, hier findet sich kein Schwein zurecht. Die Echten sind falsch, die Falschen sind echt. Von mir aus schlaft euch selber bei und schlaft mit Drossel, Fink und Star und Brems gesamter Vögelschar. Mir ist es einerlei. Es gibt Dinge, die verdoppeln sich durch Stirnrunzeln, verdreifachen sich durch Verbote und sterben bei einem Lachen. Der erste Lacher traf die Gesellschaft mitten ins Herz. Es war klar, das war der Anfang vom Ende dieser Epoche. Ihr Habitus war lächerlich geworden. Langsam senkte sich der Nebelschleier. Es wurde klarer, und man konnte nun überblicken, wer oder was auf dem Schlachtfeld der Moral geblieben war. Die Provinz, das freie Land, war nur wenig angekränkelt. Der Handwerker, der Bauer, der Arbeiter hatten keine Zeit gehabt, hatten zu viel Substanz, zu viel Vernunft und zu viel altgewohnte Individualität schon von früher her, um sich in dieses Tohuwabohu der Moral zu stürzen. Der Bauer hatte schon 1520 gefenstelt. 1620, 1720, 1820 genauso und tat es auch 1920. Beim Bauern wie beim echten Arbeiter war nicht erst 1920 das Wort »Ich liebe dich« lächerlich, sondern schon 1520 und 1420 und zu allen Zeiten. Der Bauer und der Arbeiter hatten nicht nötig, auf desillusioniert zu machen. Sie besaßen immer schon Zungendürre und Herzensgeniertheit, und brachten nie etwas anderes über die Lippen als »Ich mag dich« oder »Du sollst mein Schatz sein«. Sie freuten sich wahrscheinlich oft hämisch, dass es jetzt auch in den Städten und im Großbürgertum so zuging, dass ihre eigene moralische Großzügigkeit endlich persönliche Angelegenheit und nicht mehr Skandal einer Klasse war. Am schmerzlichsten erlebte der konservative Mittelstand die zeitweilige moralische Auflösung. Dieser Klasse nun gab ein gütiger Gott ein linderndes Mittel, den Irrtum. Unendlich viele Menschen glaubten nämlich, es handle sich um weiter nichts als um ein ganz verruchtes politisches Phänomen. Ihr Herz war hiermit gänzlich abgeschirmt gegen die Erkenntnis, dass es ein allgemeiner Dammbruch des Jahrhunderts war. Für sie war alles Unordnung der Nihilisten bzw. der Kapitalisten und reparabel mit dem richtigen Stimmzettel. Der gegenwärtige Zustand erregte weniger ihren moralischen als ihren politischen Zorn. Um nun zu zeigen, dass sie da durchaus klar sahen und keineswegs altmodisch waren, betonten sie mit etwas zitterndem Mut, sie könnten an sich sehr vieles verstehen. Mütter verstanden also, um das zu beweisen, zunächst, dass ihre Töchter in engen Trikots zum Schwimmen in das gemeinsame Bad gingen, da sie kaum anders konnten, als für ihre Tochter die Hand ins Feuer zu legen. Sie verstanden weiter, dass die Töchter sich scharenweise um Stellung und Broterwerb umsahen. Der Masseneinbruch der jungen Mädchen in die Berufe begann, etwas noch nie Dagewesenes. Sie bewarben sich in Fabriken, Laboratorien, Ämtern, Büros und Kontoren. Es ging nicht anders, als dass sie, das sahen die Eltern ein, sich das Hütchen aufsetzten, den Mantel anzogen und allein hingingen. Sie sprachen mit unbekannten Herren, sie legten Prüfungen ab, zogen sich die weißen, die blauen, die grauen Arbeitskittel über, nahmen zögernd die erste Zigarette an und blieben also den ganzen Tag über allein mit diesen fremden Männern. Schritt für Schritt löste sich damit auch das konservative Bürgertum von den moralischen Zwangsvorstellungen des 19. Jahrhunderts, die eben bei der neuen sozialen Lage, der Wohnungslage, der Berufslage, der politischen Lage, der Finanzlage einfach nicht mehr beizubehalten waren. Väter erlaubten betont, dass ihre Söhne Werkstudenten wurden und sich von Mensch zu Mensch mit allerlei Volk anfreundeten. Sie lernten es verstehen, dass der Sohn ein junges Mädchen mit ins Haus brachte und sie als seine zeitweilige Freundin vorstellte. Sie sahen nicht nur ein, sondern sie waren schließlich froh, dass beide nicht von Heirat sprachen. Denn bei der katastrophalen wirtschaftlichen Lage des Mittelstandes konnte die Jugend zunächst überhaupt nicht an Heirat denken. Diese Jugend ging also auf leisen Sohlen ihre bescheiden revolutionären Wege. Während der ersten 9 Monate nach dem Erlebnis einer solchen Freundin oder eines Freundes am Kaffeetisch der guten Stube mochten alle Eltern vielleicht in einiger Sorge gewesen sein. Dann jedoch, da nichts passierte, schien es ihnen klar, dass die Jugend sich wohl nur frei gebärden wollte, im Übrigen aber nichts tat. Es war für den Übergang eine segensreiche Täuschung. Sie zwang die jungen Mädchen und Männer geradezu zu vollständiger Emanzipation. Sie machten es unter sich ab. Sie fühlten sich anständig, obwohl sie viel weiter gingen, als die alte Generation ahnte. Auf ministeriellen Erlass erfolgte in den höheren Schulen schon eine offizielle sexuelle Aufklärung. Ärzte führten Schuluntersuchungen durch und besprachen behutsam, aber offen alle Fragen. Lauter gute, gesunde Früchte des großen Dammbruchs. Die Jugend nahm alles begierig auf. Wofür verwandte sie das Wissen? Dass sie das Neosalvasan kannte und die Kondome, die Geburtenkontrolle und die Hilfsbereitschaft der Ärzte? Wofür? Für Zügellosigkeit und Laster? Fast keiner. Sie verwandten es für ihr Lieschen, für ihre schwärmerisch gebliebene Liebe. Sie haben Substanz gezeigt. Eine ihrer größten Leistungen, eine Leistung, die in ihrer ganzen Wirkung überhaupt noch nicht überblickbar ist, war die Wiedererweckung des 2000 Jahre vergessenen Kalos Kagathos, der Liebe zur Gesundheit und Freude am Spiel des Körpers. Sie haben aus den skurrilen Anfängen des Sports eine Volksbewegung gemacht, aus dem verlegenen Zeitvertreib der Jahrhundertwende einen Hymnos. Es war ein verblüffender Prozess, der da vor sich ging. »Dein Körper gehört dir«, war verkündet worden, und diese jungen, tollpatschigen Hunde missverstanden es. Um 11.30 Uhr verkündete man ihnen, dass sie mit ihrem Körper anstellen könnten, was sie wollten. Um 11.40 Uhr hatten sie bereits die Sporthosen an. Sie benutzten den giftigen Freibrief als Eintrittskarte zum Hallenbad. Die befreiende Wirkung des Sports griff auf alle Gebiete des Lebens über. Keiner konnte so schallend über die Dame, die in der Dame auf jeder Seite zu sehen ist, lachen, wie der von der Sonne durchglühte, vom Schnee gebeizte. Zu dem Zeitpunkt, als gegen Ende der 20er Jahre das Sexualfieber der Großstädte überraschend sank, und die morbide Gesellschaft von der Bildfläche abtrat, da hatte das breite Bürgertum fast schmerzlos eine solche Wandlung hinter sich, dass sich herausstellte, wie bei kommunizierenden Röhren hatte sich der Pegelstand im Volke nun wenigstens ungefähr ausgeglichen. Mit einigem Wohlwollen konnte man sagen, der deutsche Nachtexpress fuhr wieder eingleisig. Ich muss gestehen, ich bin herzlich froh, denn nichts ist schwieriger, als mit dem Federhalter auf zwei Gleisen zu fahren, auf zwei Hochzeiten zu tanzen und in zwei Betten zu liegen. Und nichts ist verwirrender als Verwirrung. Im 17. Kapitel muss die Lorelei ihren Posten auf dem Rheinfelsen wegen artfremden Verhaltens aufgeben und wird ganz gewöhnliche Verkehrspolizistin. In der Freizeit füllt sie Fragebogen aus und singt vor sich hin: Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Nur 15 Jahre waren vergangen, seit seine Majestät Kaiser Wilhelm II. Und seine pleurösen geschmückte Gemahlin im knatternden, kantigen Automobil durch den Berliner Tiergarten gefahren waren. Seit die Damen den Blick gesenkt hatten, wenn die Zeitungsjungen das Wort »Nachtausgabe« ausriefen, seit man eine Tochter verstoßen, wenn sie ein uneheliches Kind bekam und den Sohn enterbt hatte, wenn er eine Kabaretttänzerin heiratete. Nur 15 Jahre, seit es als unmöglich gegolten hatte, zu einer Frau von Geschlechtskrankheiten zu sprechen, und als verbrecherisch es zu sein, seit es ein Schimpf gewesen war, Konkurs zu machen und fast eine Schande, danach weiterzuleben, seit die pickelhelmigen Gendarmen, säbelbewaffnet und Hände auf dem Rücken über dem Gesäß, die Hotels Garni nach Unverheirateten durchsucht hatten. Welch ein Wandel! Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt schienen in die Wolken hineinzuwachsen. Rohrpostleitungen, Telefonnetze und Untergrundbahnen liefen unter der Erde entlang. Die Reichshauptstadt hatte 25 Fernbahnhöfe, 170 Bahnstationen, 250 Postämter, eine 500.000 Telefone mit 400 Millionen Ferngesprächen im Jahr, 2 Flugplätze, 400 Krankenhäuser, 40 Theater, 170 Varietés, 400 Kinos, 90 Zeitungen, Wissenschaften und Kunst blühten. Ulrich von Hutten hätte, da er wirtschaftlich gesichert war, ausgerufen: Es ist eine Lust zu leben. 4 Millionen Menschen quirlten allein in Berlin durch die Straßen. Ein ewiges Gewimmel zwischen Wohnung und Büro, Straßenbahn und Fabrik, Ämtern und Lokalen. Hunderttausende von Frauen und jungen Mädchen waren, wie einst nur die Männer, mit der berühmten deutschen Aktentasche unterwegs, in der sich das Leihbibliotheksbuch, die Puderquaste, der Lippenstift, der Kamm, mitunter ein rundes Blechschächtelchen von genau 4 Zentimeter Durchmesser, das Taschentuch, die U-Bahn-Karte und 2 belegte Brote befanden. Die Frauen warfen keinen Blick mehr auf den Zeitungsjungen, der das »Magazin für Herren« ausschrie, oder auf den Polizisten, der jetzt Tschakko, Gummiknüppel und Reichssportabzeichen trug. Sie warfen missmutige oder vergnügte Blicke, je nach ihrem persönlichen ungehemmten Temperament, in die Runde, boxten sich mit Ellenbogen in die überfüllte Straßenbahn oder rauschten fern der Mutti, rechten Arm hochgestreckt und im Handgriff verankert, in der Untergrundbahn dem Büro zu. Das Auffallendste am Straßenbild waren jetzt gegenüber der Zeit kurz nach dem Weltkrieg die 100.000 langen, dünnen Beine. Wo früher Stoffsäulen mit unsichtbarem Beinantrieb über den Asphalt gewandelt waren, da stelzten, knickten, knackten jetzt seidenschimmernde Beinspargel, entblößt bis zum Ansatz des Oberschenkels. Auch die älteren Damen gingen in den Großstädten so. Die jungen Mädchen hatten sich einen Gang angewöhnt, bei dem der Rücken gar nicht mehr so stockgerade war wie einstmals. Die Gestalt wirkte flach. Das Becken vorgeschoben, die Brust, wem Gott die rechte Gunst erwies, belanglos, die Arme lang, so lang wie die Beine. Der Kopf auf dem dünnen Hals wurde etwas vorgeschoben. Auf dem Pagenhaar saß ein Topfhut, ein Jäckchen ging formlos schnurstracks bis zu den Hüften hinab, ein nie enden wollender Pullover oder ein ungeheuer gerades Kleid hing lose auf den Schultern wie auf einem Bügel. Viele junge Mädchen sahen aus wie Elisabeth Bergner, ihr Idol. Sie sahen aus wie Rekonvaleszentinnen der soeben überstandenen 20er Jahre und als ginge es ihnen schon bedeutend besser. Am Freitag empfingen die Damen die Lohntüte und am 30. den Gehaltsstreifen. Sie hatten einen Haushaltstag halb frei und durften nicht gekündigt werden, wenn sie schwanger waren. Wenn sie ein unehrliches Kind hatten oder im selbstständigen Beruf standen, hatten sie Anspruch auf die Anrede Frau. Sie brachten der Mutter die Lohntüte nach Hause und lobten das Abendbrot, und selbst die konservativste und älteste Mutter fand nichts dabei, von der Tochter ein bisschen Zimmermiete und ein klein wenig Kostgeld zu nehmen. Die kampfgestellte Tochter, die vor einer halben Generation noch als eine Verlorene gegolten hätte, war ein gutes Kind, meine Tochter. Natürlich war sie es. Es war ja alles ganz gut geworden, Mama. Freilich war jetzt vieles anders. Freilich hatten die jungen Mädchen Freunde, weil sie nicht eingesehen hätten, dass das geistige Leben mit 6 Jahren und das körperliche erst mit dem Standesamt eventuell also nie beginnen sollte. Es gab keine alten Jungfern mehr. Ein blöder Witz sagte damals, es gibt keine alten Jungfern mehr, weil es keine Jungen gibt. Diesen Karlauer hat natürlich ein Mann aufgebracht. Und sicher war er in der Deutschnationalen Volkspartei. Es gab noch Junge, aber niemand verlangte es mehr hochmütig. Die Mädchen trafen sich nach dem Abendessen mit einem Mann. Fast immer kam er aus ihrem Berufskreis. Sie gingen ins Kino oder Theater. Sie wandelten am Landwehrkanal entlang und er sagte: »Sieh mal, Kleine, hier hinein stürzten sich früher die armen Mädchen, wenn sie das taten, was wir tun, und Pech hatten. Übrigens, ist alles in Ordnung?« Keineswegs war dabei seine Stimme so fest, wie er tat. Und keineswegs war ihr so großartig zumute, wenn sie dann mit dem Kopf nickte und »Natürlich«, antwortete. »Ach, hol's der Teufel! Wenn doch alles bloß nicht so schwer wäre! Man war noch so jung!« »Ja«, es war wieder so, dass man in Laubenlokalen beim flackernden Talglicht saß und zu zweit eine Weiße trank, dass man wieder lange schwieg, ziemlich selig, und sich später im Hauseingang aneinander drückte, ohne unbedingt etwas anderes zu wollen, und zum Abschied winkte und »Ich liebe dich« sagte. Und sonnabends waren sie im Köpenicker Stadion. Sie lief Hürden und er sprang weit. Er sah ihre famose Figur und beschloss, mit ihr morgen nach Rheinsberg mitten in die Wälder zu radeln. Es war wieder einmal Sommer. Es war Sommer. Und am Friedrichshain gab es immer noch ein paar Proletarierkinder, die Pola Negri auf der Leinwand sehen wollten und sich gern 60 Pfennige verdient hätten. Aber nun fuhren häufig Streifenwagen der Polizei rund um den Park. Es war nicht mehr, wie die ältere Schwester von früher erzählte. Es war Sommer, und die Pensionen in den Seitenstraßen hofften auf Fremde vom Lande, die wirklich übernachten wollten. Zwar erteilte Fräulein Gerti immer noch spanischen Unterricht, aber die großen Zeiten waren vorbei. Wer jetzt noch kam, war medizinisch krank. Es war Sommer, und die Wandervogelgruppe Kleinhammersdorf, 30 junge Burschen und Mädchen, klampften sich gen Norderney, kochten mittags vor ihren Zelten unter Absingen der Zupfgeigen Hansellieder ab und badeten bei Mondschein nackt in der Weser. Danach träumten sie unter dem Leinendach von Fahrten nach Skandinavien, oder sie dachten an Ingrid Habermann, die treffliche Maid aus der Obersekunda des Nachbarlyzeums, oder sie folgten vielleicht auch manchmal auf der engen Doppellagerstadt schüchtern den Spuren der Tempelritter. Es war Sommer. Und Regierungsrat Dr. Brandt beschloss, sich der Sterilisation durch Bestrahlung zu unterziehen, um seine geliebte, aber an Krämpfen leidende Frau von der Angst vor der Empfängnis zu befreien. Er besprach es offen und ohne Scheu mit der Ärztin und mit seinem alten Studienfreund. Es war Sommer und der Huber Aloysl stellte in Oberammergau die Leiter an das Fenster der Resi. Direkt unter den geschnitzten Balkon, auf dem die Jahreszahl 1603 stand. Es war Sommer. Wissen Sie nicht was Neues für mich? Was ganz Verrücktes? Was ganz... Wollten wir wirklich schon wieder etwas Neues? Nun gut, die Geschichte wusste etwas ganz Neues für uns. Hitler kam. Er kam in Schaftstiefeln, krempelte die Ärmel hoch, schlug Mein Kampf auf, setzte den Finger auf Seite 274, Ausgabestiftung der Beamteneinheitsorganisation, und sagte, so soll es werden. Wie sollte es werden? Man war gespannt und schlug Seite 274 auf. Da stand zu lesen, die Ehe ist nicht Selbstzweck, sondern muss dem einen größeren Ziele der Vermehrung und Erhaltung der Art und Rasse dienen. Nur das ist ihr Sinn und ihre Aufgabe. Die erste Voraussetzung, gegen die Schmach der Menschheit, Prostitution und Syphilis anzukämpfen, ist die Ermöglichung einer frühen Verehelichung der kommenden Generationen. Eine grundsätzliche Änderung der sozialen Verhältnisse muss künftig eine frühere Verheiratung ermöglichen. In zweiter Linie hat Erziehung und Ausbildung eine ganze Reihe von Schäden auszumerzen. Der Junge, der in Sport und Turnen zu einer eisernen Abhärtung gebracht wird, unterliegt dem Bedürfnis sinnlicher Befriedigung weniger als der Stubenhocker. Das Recht der persönlichen Freiheit tritt zurück. Das Reinemachen unserer Kultur hat sich auf fast alle Gebiete zu erstrecken. Theater, Kunst, Literatur. Kino, Presse, Plakat und Auslagen sind von den Erscheinungen einer verfaulenden Welt zu säubern. Das öffentliche Leben muss von dem erstickenden Parfum unserer modernen Erotik befreit werden. Wurde es? Es war Sommer und die Kinder vom Friedrichshain trugen HJ-Uniform und waren um 20.30 Uhr unabkömmlich, weil sie Jungvolkabend hatten. Die Pensionen in den Seitenstraßen traten in den Reichsverband des Hotelgewerbes ein. Fräulein Gerti ging als Privatsekretärin nach London. Es war Sommer. Die Wandervögel verkauften ihre Klampfen, legten sich altdeutsche Blockflöten und neudeutsche Kleinkalibergewehre zu und bekamen neue Templer-Ordensmeister. Es war Sommer. Und Regierungsrat Dr. Brandt musste wegen seiner Bestrahlung die Konsequenz ziehen und den Staatsdienst verlassen, denn er hatte seine völkische Pflicht nicht begriffen. Huber Aloysl bekam Ärger, denn er hatte ein loses Mundwerk und sang Stanzeln über Christian Weber. Man sorgte auf einfache Weise dafür, dass er ein Jahr und zwei Monate nicht mehr fenstern konnte. Nun, waren die Straßen nicht tadellos sauber gefegt? Die Straßen. Aber hinter der Fassade vollzog sich wieder einmal das, was immer im Gefolge von Diktaturen, absolutistischen Systemen, Hoheitsträgern und unantastbaren Funktionären, ob weltlich oder geistlich, zu kommen pflegt: der Missbrauch der Macht. Von der bösen Inquisitionserotik in Konzentrationslagern bis zu den vielen kleinen, dürftigen Nötigungen der Betriebszellenobmänner waren alle Erscheinungen da, die die Kluft offenbarten zwischen Theorie und Praxis bei jener Schicht, die den absoluten, diskussionslosen Führungsanspruch erhob. Wie hätte es anders sein können? Es ist lediglich zu konstatieren. Schwieriger zu erkennen und von den Extremen zu trennen sind die veränderten Strömungen im Volk. Fröhliche Urständ feierte zunächst natürlich die Uniformerotik. Dabei spielte die Parteiuniform diese Rolle bis zur Wiedereinführung der Wehrmacht im Jahre 1935. Uneheliche NS-Kinder werden frei ab Werk vom Staat übernommen und für alle anderen weit vorgesorgt. Und es waren nicht wenige, denn siehe da, Arbeitsdienst und Gepäckmärsche hatten nicht vermocht, das Bedürfnis sinnlicher Befriedigung abzuschwächen. An dem gusseisernen Zaun der Kaserne in Lichterfelde spielten sich oft Szenen ab, wie sie sich höchstens die Dame, die einst in der Dame auf jeder Seite zu sehen war, hätte träumen lassen. Dienstmädchen der Umgebung diesseits des Zaunes stehend und Soldaten mit langfristigem Ausgehverbot jenseits des Zaunes stehend, flogen bei Einbruch der Dunkelheit akrobatisch der Liebe. Viele Ehen wurden so vom Regimentskommandeur später zwangsgestiftet. Hitlers persönliche Ansicht über diese Dinge war ursprünglich sicher eher kleinbürgerlich streng als großzügig. Er hat sich nie geäußert. Geäußert hat er nur eine offizielle Führeransicht, und die war von reiner Zweckbesessenheit. Er hat einmal wörtlich gesagt, dass wir einen Überschuss an Kindern haben, wird unser Glück sein, denn das schafft Not. Und die Not zwingt, sich zu regen. Wir kommen nicht in Gefahr, in einem Zustand der Entwicklung stecken zu bleiben. Die Not zwingt uns, uns immer an der Spitze zu halten. Es war in der Tat verblüffend, wie diese Gedanken, obwohl sie doch so persönlichkeitsfeindlich und gegenwartsignorierend waren, in die Masse drangen. Es entstanden seltsamerweise gerade bei intellektuellen Menschen Pflichtkomplexe. Ältere Familienväter verloren die soziale und ästhetische Taxe und bescherten dem erstaunten und bisher einzigen erwachsenen Sohne noch 8 kleine Brüderchen. Die Kinder erhielten als Danaer Geschenke so prächtige archaische Namen wie Rotlieb, Widukind, Klodwig und Griseldis oder wurden andachtsvoll Adolf getauft. Mütter, die mehr als 4-mal geboren hatten, erhielten das Mutterkreuz. Sie trugen es sogar. Aus dieser Zeit stammt der auch heute noch anzutreffende Mutterdünkel. Man konnte sich auf Hitlers Wort berufen. Ein Mädchen, das ein unehrliches Kind besitzt, ist für mich einer kinderlosen Jungfer überlegen. Es ist auffallend, dass nirgends von Liebe die Rede ist, von der Liebe des Herzens. In Hitlers Mein Kampf findet sich keine Stelle. Das Dritte Reich, die Zeit von 1933 bis 1945, hatte stattdessen etwas geboren, worauf man sehr stolz war und Häuser baute: die Kameradin. Die Kameradin in DIN A4. Die Kameradin aber ist in der Liebe das ödeste und trostloseste, was sich denken lässt. Das ist ein bitterböses Wort, aber ein ehrliches. Die Kameradin ist nicht eine Variante der Germanenfrau, sie ist eine mindere Variante der Frau des 19. Jahrhunderts. Sie ist die Frau, die sich ebenso gut auch im Hause eines anderen Mannes tadellos einrastet, die man angenehm daheim weiß, mit der man einen guten Blick und einen festen Handschlag tauscht, ein gutes Gespräch noch im Bett führt und der man mit gutem Gewissen seine Nachkommenschaft anvertraut. Bei der Kameradin ist alles gut. Und das ist eben nicht gut. Es fehlt die Spannung, die Elektrizität, der Jubel, der Schrecken, das Erstaunen, das Verlangen, die Begierde, der Zweifel und der neue Aufschwung. Diese Zeitepoche, konzentriert auf äußere Spannungen, hat innere Spannungen nicht gewünscht. Der Zweite Weltkrieg erst führte vor Augen, dass es noch echte Liebe, das heißt Liebe von elementarer Gewalt und Shakespeare'scher Sinnlosigkeit gab. Im Bombenhagel der 5 Kriegsjahre und in dem entsetzlichen Zusammenbruch von 1945 wurde sie wie nie zuvor deutlich sichtbar und messbar. Und es traten die stillen Liebenden, die großen Liebenden, die auch über 1000 Kilometer Unzertrennlichen hervor. Und jene vielen, die zu sterben vermeinten, wenn sie getrennt würden, und auch wirklich gemeinsam starben, ehe man sie voneinander riss, wie Romeo und Julia. Unentwegt, nach allen Stürmen der Jahrhunderte und nach allen Epochen, die das Lieben in die Gosse zogen oder in Pleurösen kleideten oder klinisch reinigten, unentwegt und sich allen Fragen und Forschungen entziehend, blühte die wunderbare, die königliche Blume der Liebe. Das waren Jahre, bei denen es unwichtig wird, zu fragen, wie war die Umarmung, wie waren die Nächte. Diese Jahre zeigten, dass in so großer Angst und Sorge alle Moden, alle Verkleidungen, alle Symptome einer Zeit von dem Liebesritus abfallen und die Liebe plötzlich wieder als das dasteht, was sie in ihrer reinsten Form ist, als das unentrinnbare Schicksal, noch in einem zweiten Ich zu leben und tödlich verwundbar zu sein. Das letzte Kapitel. Und wenn ich alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, also dass ich Berge versetzte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. 1. Korinther 13, 2. Es war wieder einmal soweit. Ein Weltkrieg war verloren. Schlimmer als 1918. Wie das Gesetz der Geschichte es befahl, brach nicht nur das Dritte Reich zusammen, sondern auch das NS-Bett des Prokrustes. Es waren ja wie unter Wilhelm II. Mauern von Jericho gewesen, die Deutschland abgeschlossen hatten. Sie fielen nun abermals, und herein strömte die Flut. Vornweg, als Wellenreiter, kamen diesmal regelrechte Beauftragte für die Rückerziehung des deutschen Volkes. Einer Vorwärtserziehung wie 1918 bedurfte es nicht. Es bedurfte bloß einer Rückerziehung, und daher war unsere Verblüffung, vor allem die der älteren Generation, nicht gar so groß. In Ostdeutschland erzog man kulturell um 10 Jahre zurück, im Westen um 20. Beachten Sie die feinen Unterschiede. Im Folgenden wird nun nur noch vom westlichen Deutschland die Rede sein. In Literatur, Malerei, Theater, Kino, Plakat hielt die Inflationsepoche ihre Auferstehung. Die siegreiche Welt kurbelte ihre erotische Industrie in Buch, Film, Theater, Tanz mächtig an und zitierte leuchtenden Auges den alten Theodor Fontane. Das ist ein weites Feld. Man scheute weder Mühe noch Schweiß und es lohnte sich, geschäftlich, einige Zeit. Aber, so fragt der Zeitgenosse heute, was ist los? Ich sehe keine Dame, die in der Dame auf jeder Seite zu sehen ist. Täusche ich mich? Bin ich schlecht informiert? Es ist, scheint mir, absolut windstill. Ach ja, meine Freunde, es gab einen schrecklichen Reinfall. Das Liebesleben der deutschen Ameise schlug eine Wolte, die nun wirklich nicht vorauszusehen war. Wir wurden nicht verrucht. Und das hat einen furchtbar traurigen Grund. Was immer ich Ihnen nun sagen werde, bewahren Sie mir bitte Ihr Wohlwollen. Ich habe es leicht. Ich verachte diese Zeit, aber Sie lieben sie vielleicht. Ich wünschte, die Zeit wäre unmoralisch. Sie aber fürchten sich vielleicht davor. Ich schiebe sie, um sie zu sehen, weit weg von mir, denn ich bin weitsichtig. Sie aber sind vielleicht kurzsichtig. Dies soll unsere Zeit sein, werden Sie mich dann wahrscheinlich fragen und mir antworten, nie und nimmer. Ich kenne im Gegenteil Menschen, die. Ich kenne auch Menschen, die. Sehen Sie, das ist die ungeheure Schwierigkeit beim Verallgemeinern der Gegenwart. Für die Vergangenheit nimmt man es als notwendige, als einzig fruchtbare Methode hin, für die Gegenwart nicht. Die Vergangenheit ist für die Menge per saldo immer eins von beiden, ein Witz oder eine Heldensage. Die Gegenwart ist immer ein Problem. Wir leben und jeder Einzelne von uns ist für alle seine Sinne der Einzige und die Gegenwart sein kostbares Eigentum. Ich möchte aber, dass Sie das vergessen. Denn ich kann Ihnen nicht wie bei früheren Epochen sagen, wie es heute um unser Herz, um die Liebe und das Lieben steht, wenn ich Ihnen nicht begreiflich machen kann, was für eine Verwandlung mit uns vor sich gegangen ist und dass wir seit der Mitte des 20. Jahrhunderts in einer seelischen Krise stehen, die völlig ohne Vergleiche in der Geschichte ist. In unser Leben ist etwas getreten, was kein Jahrhundert vor uns jemals gespürt hat. Die Existenzangst. Es ist nicht die Furcht vor Gewalten, nicht die Bangigkeit vor Gott, nicht das Entsetzen vor Naturkatastrophen, nicht die Sorge vor Hunger und Not, nicht der Schrecken vor dem Feind, dem Krieg, dem gewaltsamen Ende. Das alles haben die Menschen immer gekannt. Kraft und List, Körper und Geist können es eindämmen, besiegen, ausschalten. Immer ist das Menschengeschlecht damit fertig geworden. Das also ist es nicht. Die Angst, die die heutige Zeit überfallen hat, ist das Entsetzen vor der offensichtlichen Grundlosigkeit aller Existenz, vor dem ins Leben geworfen sein. Ein noch nie dagewesenes, wahnsinniges Gefühl. Es ist kein Zweifel. Eine Zeit, der ein solches fürchterliches Bewusstsein ans Herz greift, ohne noch ein seelisches Antitoxin hervorzubringen, befindet sich in einer Mutation der ganzen Spezies Mensch. Alle spüren es. Alle flackern. Menschen, die in einem solchen Zustand leben, gieren nach Phänomenen und haben ein Grauen vor dem Lautlosen und Unsichtbaren. Oder mit anderen Worten ausgedrückt, das Erschrecken vor einem Flugzeugabsturz, vor einem Autounglück, vor dem Tod auf der Rennbahn ist minimal, ist nicht der Rede wert gegenüber dem Grauen vor dem einsamen, vegetativen, lautlosen Vergehen. Eine Sonntagszeitung voller Schreckensnachrichten ist nicht entfernt so niederschmetternd wie eine einzige Seite über die verdammenden Menschen im Altersheim. Die kleinste Faktmeldung ist besser als »Über allen Gipfeln ist Ruhe«. Alles, was Betrieb ist, alles, was von Menschenhand ist oder was gemessen, gewogen, erkannt, besprochen, erklärt werden kann, darf so erschreckend, so quälend, ja sogar so tödlich sein, wie es will, wenn es nur nicht aus der Region kommt, die die Existenzangst erzeugt. Die Menschen der Gegenwart gieren nach Phänomenen, nach dem, was mit den fünf Sinnen zu packen ist. Die Zeitschriften, die Bücher, die Dramen, die Gespräche sind voll davon. Nur bei einem Leben in Phänomenen bekommen sie die Bestätigung, dass sie nicht einsam sind. Nur das Phänomen, das Äußerliche, erlebt man offensichtlich gemeinsam. Das Noumenon, das Seelische, das Innerliche, das Unbegreifliche, erlebt man allein. Und das ist angsteinjagend. Die Menschen, die Männer vielmehr als die Frauen, rennen heute aus den Häusern, wenn das Alleinsein droht. Sie drehen das Radio an, wenn die Gefahr der Lautlosigkeit besteht. Sie knipsen das Neonlicht an, wenn die Welt nicht mehr gut sichtbar ist. Die Existenzangst jagt sie in die Büros, in die Kneipen, in die Ablenkung, in jedes Kollektiv und in jede Versicherung. Sie sind dankbar für jede Stunde, die vorbei ist, und zittern zugleich bei dem Gedanken, dass ein Tag vergeht. So kommt ein indirektes Leben zustande. Die Fotos von einer Reise sind erregender als der Originalanblick. Wenn am Großglockner die Wolken für 10 Minuten zerreißen und den Blick auf den Ferner freigeben, so wird dieser Augenblick nicht erlebt. Er wird benutzt, um das Phänomen vor der ständig beängstigenden Vergänglichkeit zu retten. Das Phänomen wird fotografiert, der Augenblick wird eingeweckt. Ein Aktfoto ist nicht mehr wie einst Ersatz, sondern die bessere, die selbstgeschaffene Wirklichkeit, die genussreicher betrachtet wird als der lebendige Akt. Den Augenblick im Original zu erleben als jetzt, als unwiederbringlich, wie es selbstverständlich war für alle Zeiten, das erregt Verwirrung, mehr noch Abwehr, mehr noch Grauen. Denn da wäre sie ja wieder, die Erinnerung an das Ticken der Uhr, an die Existenzangst. Auch der Geschwindigkeitsrausch, die Gier nach rastloser Ortsveränderung, die Sucht nach dem mathematischen V, dem Körper in schneller Bewegung, ist, wie wir seit Einstein wissen, der instinktive Versuch, aus dem Ablauf der Zeit herauszukommen. Eine rastlose Minute ist relativ länger als eine stille Minute. Über allen Gipfeln ist Ruhe. Über allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Gutes Flugwetter, Goethe natürlich. So sehen heute die Herzen der Männer aus, die lieben sollen. Wissen sie es? Ich weiß nicht, wie weit sie es selbst wissen. Je vollständiger jemand den Typ des neuen Menschen darstellt, desto unansprechbarer ist er geworden. Kann ihm die Frau als Ruhepunkt, als Windstille noch etwas bedeuten? Nein. Im günstigsten Fall ruft er ihr zu: Komm mit, mach mit, schließ dich mir an. Komm, häng dich an mich an. Der existenzgeängstigte Mensch unserer Zeit würde am liebsten, glauben Sie mir, im Kollektiv der Liebe nachgehen. Nicht, weil er pervers und verrucht ist, sondern weil er mit nichts allein sein kann. Das Sexuelle zählt heute zu den an der Spitze rangierenden Requisiten rumorigen Lebens. So ist auch der ungeheure Konsum an Illustrierten mit der selbstverständlichen Aufdringlichkeit der Bilder halbnackter Mädchen zu erklären. Das steht völlig auf einer Stufe mit dem stumpfsinnigen, pausenlosen Paffen von Zigaretten. so wenig der echte Repräsentant unserer Zeit dabei das Empfinden des Besonderen hat, so wenig hat er beim Anblick dieser endlosen, schablonierten Nacktheiten das Bewusstsein, etwa eine Lust zu stillen. Es ist ja hochinteressant, dass sich Frauen diese Fotos ihrer Geschlechtsgenossinnen genauso unermüdlich ansehen. Wie trostlos daran bewiesen zu bekommen, dass dieser Konsum tatsächlich keine erste Etappe einer erotischen Befriedigung, keine Vorspeise für den sexuellen Hunger ist, sondern nur die Gier nach Phänomenen des Lebens. In diesem Sinne ist also gar nichts dabei, sich im Kollektiv über die Illustrierte zu beugen oder ins Kino zu setzen und in Herden dieses optische Zigarettchen in liebenswürdig eunuchischer Gemeinsamkeit zu rauchen. Ja, wäre es ein gemeinsames Appetitholen, ein intimes Erlebnis, so wäre es im höchsten Maße unmoralisch. So aber ist es zum Lachen. Was waren dagegen unsere Ur-Ur-Großväter bei der Besichtigung der Badestuben doch für herrliche Schweine? Der Mann des 20. Jahrhunderts aber, für den das monotone, optische Zu-sich-Nehmen von erotischen Interna zu einer gedankenlosen Gewohnheit wird wie Atmen, befindet sich im Zustand eines verleckerten Kindes, das alle 10 Minuten ein Bonbonchen oder Schokolädchen isst und nie in den Genuss eines starken Hungergefühls kommt. Denn reißender Hunger, den man stillen kann, ist ein Hochgenuss. Genauso wie die heutige Wirtschaft ihren Stolz da reinsetzt, dass das Angebot stets größer ist als die Nachfrage und wir bis zum Überdruss mit allem zugedeckt sind, so darf es offenbar auch in der Erotik in keiner Sekunde den beängstigenden Anschein einer Verknappung geben. Kein vernünftiger Mensch betrachtet heute die Liebe noch als individuelles, großes, elementares Schicksal. Der existenzgeängstigte Mensch will das Wort Schicksal gar nicht hören und hat die Vorstellung von Elementar und Nemesis völlig aus seinem Leben verdrängt. Unsere Zeit betrachtet die Liebe, genauer gesagt die Liebesillusion, als eine Sache, auf deren Lieferung jeder Steuerzahler Anspruch hat. Bei Nichtgefallen geht die Illusion retour. Verstehen wir uns richtig? Nicht nur die Frau oder der Mann geht retour, auch die Illusion. Wird eine Ehe geschieden, so bedeutet das, er passte nicht zu ihr oder sie passte nicht zu ihm. Niemand außer ganz rückständigen Menschen würde heute noch sagen, sie liebten sich nicht. Keine Spur, meine Herren, sie liebten sich. Sie liebten sich, wie Sie, mein Herr, bestimmt noch nie geliebt haben. Das wäre ja gelacht, einen unbescholtenen Bürger mit der Vermutung zu diskriminieren, er besitze nicht die große Liebe. Eine so große, mein Herr, haben Sie bestimmt noch nicht besessen. Und im Übrigen wird er in 14 Tagen wieder heiraten, eine junge Dame, die er lieben gelernt hat. Der Mensch unserer Zeit ist im tiefsten unglücklich. Erst heute hat er das Paradies endgültig verloren. Haben Sie es bemerkt? Das Volk singt nicht mehr. Bis zum 21. Lebensjahr pfeift es, dann telefoniert es. Das Liebesgedicht, das mit den Minnesängern vor 800 Jahren begann, endet. Wir sind gerade dabei, es zu Grabe zu tragen. Die Lyrik ist im Sterben. Das Volkslied ist tot. Die Leute sagen, der Schlager sei das neue Volkslied. Diese Menschen haben nicht begriffen, was das Volkslied einmal war. Ein Lied wie »In einem kühlen Grunde« hat eine Fülle von dichterischen Gesichtern, die Worte rauschen und klingen. In jedem Motiv weht etwas Dunkel-Schicksalhaftes. Das Motiv des Schlagers, des echten modernen Schlagers, hat nichts Schicksalhaftes mehr. Er entbindet von der den heutigen Menschen schrecklich gewordenen Beziehung zum Metaphysischen. Es ist der kleinste, mit Jupiterlampen ausgeleuchtete und genormte Ausschnitt materialistischer Liebe. Immer die gleichen Worte. Immer der gleiche Ausschnitt. Deutlich gesagt, deutlich gereimt, Konfektion. Erstarrte Gefühle. Nivellierte Temperatur. Das höchste Glück scheint die Klimaanlage zu sein. Aber sie ist es nicht. Das höchste Glück ist der kneifende Winter, und der brütende Sommer. Nur wer noch schwitzen und frieren kann, kann auch wunderbar lieben. Ich gestehe, ich weiß nicht, wie weit auch die Frauen von dieser Entwicklung schon erfasst sind. Fast sieht es so aus, als seien die meisten noch Leidtragende. Sie sind vegetativer. Bäume haben vielleicht weniger Gehirn als Tiere, fürchten sich dafür aber nicht vor der Dämmerung. Psychotherapeuten und Seelenberater, die heute in der Welt ihre Buden aufgetan haben, wie vor 400 Jahren die Hautärzte beim Ausbruch der Syphilis, geben ein erschreckendes Bild von der erotischen Melancholie der Frauen. Aus den Schlafzimmern weht sie der Missmut an. Die Frauen wissen nicht mehr, wie das ist, wenn der Liebende sie mit seinem ganzen Schicksal und seinen Sinnen umkreist. Zeugung findet noch statt, aber Zeugung und Liebe, ja sogar Zeugung und Wollust, sind endgültig voneinander getrennt. Der Fortpflanzungstrieb beschränkt sich auf das erste Kind. Es wird gezeugt wie ein Ersatzreifen. Alles, alle Beobachtungen, alle Geständnisse, alle Berichte deuten darauf hin, dass die Frau arm dran ist. Wie arm, das weiß sie zum Glück nicht mehr. Was hat Luther gesagt? In der Woche Zwier macht im Jahr 104. Ach, meine Lieben, das ist es doch nicht. Eine Frau, selbst wenn sie zweimal pro Woche Zeus empfangen würde, ist arm dran. Nicht ein Gast aus dem Olymp, nicht ein Gast aus dem Büro darf es sein, um sagen zu können, ich bin unendlich reich. Der Mann unserer Zeit ist Zentaur. Oben Mensch, unten Volkswagen. Das Gespräch des Mannes mit seinem Auto ist unvergleichlich nuancenreicher, vielseitiger und origineller als das nächtliche Liebesgeflüster mit seiner Frau. Ich weiß nicht, ob die Nächte und Umarmungen schon so öde, so routinemäßig, so abonniert, so dümmlich, so simpel sind, wie sie Kinsey von Amerika berichtet. Ich weiß nur eins. Der Brunstschrei, den Sie in unseren Städten in allen Nächten hören, kommt nicht aus den Kemenaten. Der moderne Brunstschrei ist das Kreischen der Bremsen. Die wunderbare Blume, die von den Tagen des Arminius an bis heute in Millionen Nächten leuchtete und der Gruß an den großen Pan war, ist am Verblühen. Die Nacht birgt kein Geheimnis mehr. Es gibt für die Deutschen von übermorgen nur noch drei wahrhaft populäre nächtliche Beschäftigungen. Entweder sie schlafen, oder sie saufen, oder sie fahren Auto. In diesem Sinne, gute Nacht, meine Herren. Wir aber, meine Freunde, wir wollen unseren Geliebten zurufen: Komm nur, mein liebstes Vögelein, wir wollen nicht die Faulsten sein.